Herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast, Ausgabe Nummer 10. ich bin der Felix, ich bin auf Twitter als @SammyKufur zu finden. Links von mir sitzt der Florian, auf Twitter unter @Munifornication vertreten. Und nochmal links Anke Gröner, auf Twitter unter @AnkeGröner. Herzlich willkommen zurück. Nach einer doch längeren Pause haben wir es mal wieder geschafft, uns zwei Ausstellungen zusammen oder anzuschauen, die wir heute bereden werden. Einmal waren wir in der Ausstellung After the Fact, Propaganda im 21. Jahrhundert im Lehnbachhaus, beziehungsweise im Kunstbau des Lehnbachhauses in München. Dann waren wir auch im noch im Haus der Kunst und haben uns dort die Ausstellung Thomas Struth Figure Ground angeschaut. Und ich denke, bevor wir zur ersten Ausstellung kommen, haben wir uns auch dieses Mal wieder natürlich wie gewohnt drei Weine zu einem bestimmten Thema ausgesucht. Und da das Jahr nach längerer Zeit doch sich so wie eine Art Comeback anfühlt, haben wir uns auch für eine Rebe entschieden, die im Jahr 2017 auch so ein bisschen ein Comeback als eigenständige oder wahrgenommene Rebsort nimmt, und zwar die sogenannte Scheurebe. Und wir haben jetzt einfach schon bei sommerlichen Temperaturen den ersten Wein im Glas und fangen schon mal an. Zitronenfaltergelb. Mhm. Oh, sehr schwer. Der ist schon. Der ist, okay, der wird uns, glaube ich, gleich schon erledigen. Ja. Ich glaube, wir müssen die Weine innerhalb von 10 Minuten verkosten. Auf jeden Fall bergeweise Frucht in der Nase. Mhm. Lieblich. Mhm. Sehr fruchtig, lieblich. Aber lecker lieblich. Ja. Wird auch zum Schluss nochmal so ein bisschen säuerlicher. Ja. Also finde ich eigentlich, ist nicht so ein Omi-Wein irgendwie. Genau, es gibt ja so ein ekelhaft lieblich. Genau, so schlimm lieblich. Ja. Und der ist irgendwie okay lieblich. Ja, doch nicht wenig Zucker. Also der Zucker bleibt. Also in der Vorbereitung habe ich auch mal geschaut, also Scheurebe wird auch gerne für Spätlese, also für Dessertweine oder Süßweine verwendet. Jetzt kann ich tatsächlich auch, jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube auch. Der wäre auch ein 1A-Süßwein. Ja. Hossa. Aber ich glaube, wir brauchen irgendwie Chips. Das ist auch beim Podcast bestimmt super, Chips zu essen. Ja. Also nach dem dritten Schluck denke ich jetzt, das gibt morgen sicher Aua. Ja, der ist, glaube ich, echt ziemlich. Na gut. Egal. Gut. Gut, das ist der erste Wein. Ich brauche was zu essen. Wir haben gerade gegessen. Genau, bevor wir jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt sich nochmal eine Pizza zu bestellen, lassen uns doch einfach über die erste Ausstellung reden. Und zwar haben wir gesagt, wir reden zuerst über After the Fact, Propaganda im 21. Jahrhundert im Kunstbau des Lehnbachhauses. Man muss sagen, also der Untertitel Propaganda im 21. Jahrhundert ist auch wirklich Programm. Das ist das ganz deutliche Thema der Ausstellung, wie soll man es beschreiben, die Ausstellung geht das natürlich auch von der Kunstseite an, mit Arbeiten von vielen verschiedenen Künstlern, aber auch eben Nicht-Kunstexponaten, die sich auf das Thema beziehen. Ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer, so im Allgemeinen die Ausstellung so einführend zu beschreiben. Darüber hinaus, ich weiß nicht, ob jemand von euch so erste Gedanken hat. Nö. Wir wollen nur Wein trinken, nein. Ja, also wenn ich mal anfangen soll, also ich finde, wer den Kunstbau kennt, weiß ja, es ist ein eher länglicher Saal. Und Man hat da relativ viele Exponate und auch kleine Videoinstallationen eigentlich sehr sorgsam kuratiert und immer so, Zwischenwände passt ja nicht wirklich, sondern so zwischen... Vorhänge ist ein gutes, genau. Zwischen Vorhänge reingezogen, sodass es immer so schmale, ganz schmale Gänge, wie so Schächte gibt und in diesen Schächten findet man dann eben die ein oder andere... Videoinstallation oder ein Exponat oder sonstiges und das zieht sich von hinten bis vorne durch und dadurch, dass es so segmentiert ist, ist es doch schon ganz schön lang. Also das, da, man denkt irgendwie, der Kunstbau wäre eigentlich eher, also in meiner Wahrnehmung immer etwas kurz, aber bis man sich da durchgearbeitet hat, da vergeht schon einige Zeit. Ich glaube, ich habe den noch nie so vollgeballert gesehen. Also ich hatte so dieses, wie das geht noch weiter. Wobei mir gefiel die letzte Arbeit wirklich am besten. Aber gut, ich muss gesagt, du hattest jetzt gerade gesagt, irgendwie die Ausstellung erfüllt dann auch ihren Titel oder so ähnlich, hattest du es ausgedrückt. Ich finde, das tut sie überhaupt nicht. Ich hatte ganz fürchterliche Schwierigkeiten damit, alles, was ich da gesehen habe, unter dem Begriff Propaganda oder auch, was haben sie noch gesagt, Fake News, After the Fact. Also ich meine, sie weichen es ja ein bisschen auf. Da steht doch auf der Webseite, dass eben Propaganda gerade in Deutschland natürlich eher so einen negativen Klang. Wir denken irgendwie alle an Goebbels. Ich denke bei Propaganda eher an lustige Plakate aus der Revolution Russland 1917, aber das war es auch nicht. Für mich war das ehrlich gesagt alles politische Kunst, aber ich fand bei einigen Dingen das Propaganda zu nennen, fand ich schon fast unverschämt. Also dass man jetzt Pepe the Frog, sie hatten echt dieses blöde Pepe-Meme irgendwo, das würde ich auch als Propaganda bezeichnen, aber sie hatten zum Beispiel auch von Anita Sarkeesian die Feminist Tropes, also diese YouTube-Arbeit, die sie gemacht hat, wo sie sich mit Frauenfiguren in Videospielen auseinandersetzt. Das heißt, glaube ich, Tropes versus Women. Ich weiß nicht, wie man das unter Propaganda subsumiert. Es wundert mich gar nicht, dass sie das negativ aufgestoßen. Es gibt ja mehrere so feministische Themen, ja, die sie da abarbeiten und dann durch den Propaganda-Begriff irgendwie in so ein bisschen... Ja, also ich glaube gar nicht, dass es negativ gemeint ist, sondern aber wir verstehen, also zumindest ich verstehe den Begriff Propaganda erstmal negativ. Eben, genau. Aber ich glaube, es ist gar nicht gemeint, sondern die haben halt einen relativ weiten Propaganda-Begriff angesetzt. Also im Ausstellungstext bezieht man sich ja auch auf PR, also Öffentlichkeitsarbeit, genau. Auch eine Form der Propaganda. Und wenn ich den Propaganda-Begriff so weit ziehe, dann fällt es sicher drunter, aber dann frage ich mich schon, und das ist der Kritikpunkt, den ich eigentlich sehe, dann hat man sicher so ein Kernthema, das gehen sie, glaube ich, nicht so richtig an, oder zum Teil gehen sie das an, und dann hat man einen relativ weiten Begriff, der an den Rändern immer weiter ausfranst. Genau. Und das sehen wir eigentlich, also so habe ich es irgendwie wahrgenommen, dass das irgendwie so eine undefinierbare Masse irgendwie ist, und die hatten dann selber so ein bisschen Schwierigkeiten, das alles so... Genau. Runter zu packen. Wobei ich jetzt lustigerweise die Feminist Tropes, also natürlich habe ich mich da sofort drüber aufgeplostert, halt so, wow, das ist doch keine Propaganda. Aber natürlich habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken. Natürlich, wenn ich jetzt weißes männliches Arschloch wäre, natürlich wäre das dann für mich Propaganda. Insofern passt es dann wieder. Aber ich fand es eben wirklich einfach sehr unschön, das irgendwie 2 Meter entfernt von Pepe the fucking Frog zu sehen. Also ich muss sagen, nochmal um zurück auf die Ausstellungs-, also Situation zu kommen. Mich haben diese schwarzen Trennbahnen an 2 Dinge erinnert. Einmal eben an diese, also Blackout-Balken, also Dinge, die nicht gesagt werden, also die verschleiert werden. Okay. Und eben, es ergibt sich daraus eine Art Labyrinth, in dem man sich halt zurechtfinden muss von der Ausstellungssituation her. Wie der Florian auch, glaube ich, gesagt hat, man muss sich dann irgendwie da durcharbeiten. Ich habe das teilweise so interpretiert, zum Beispiel das, was du jetzt sagst mit diesen Tropes, habe ich zum Beispiel eher als Reaktion auf Propaganda von einer anderen Seite gesehen, also eine künstlerische Reaktion auf Propaganda. Also nicht notwendigerweise selbst als, also Feminist-Propaganda, sondern als, also Reaktion auf antifeministische Propaganda, was es glaube ich ja auch ist. Als künstlerischer Ausdruck. Ich habe jetzt Videospiele noch nicht als Propaganda gesehen, aber kann man natürlich auch drunter streiten. Also wie gesagt, wir hatten ja eben, hast du ja schon gesagt, eben PR und Werbung wird auch drunter aufgefasst. Eben Fake News werden erwähnt in dem Ausstellungstext. Ja, aber das meine ich. Also die Ausstellung ist echt so wischiwaschi. Sie will halt irrsinnig viel. Also ich hatte echt zwischendurch dieses, ich muss schon wieder über irgendwas nachdenken. Oh, es ist so anstrengend. Was natürlich toll ist an der Ausstellung, weil man eben irrsinnig viel zu denken und zu lesen und zum Überlegen kriegt. Man kriegt wahnsinnig viel Futter vorgeworfen. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob der Propagandabegriff nicht einfach ein cleveres Marketing-Tool war, damit die Leute sagen, oh, guck mal, eine Ausstellung über Propaganda. Weil wenn du drüber schreibst, politische Kunst des 21. Jahrhunderts, guckt sich halt keine Sau an. Ist ein guter Punkt. Aber weil du jetzt schon, glaube ich, zweimal das Pepe the Frog-Meme erwähnt hast, gerade die Sektion, das war ja wirklich nur ein ganz schmaler Bereich eigentlich, fand ich ein gutes Beispiel, wie sehr man sich eigentlich dann doch verzettelt hat eigentlich. Weil im Grunde genommen, allein das Thema Memes und Internet-Memes ist so ein weites Feld, ja. Dann irgendwie nur ein Ding rauszugreifen irgendwie und dann irgendwie auf vier DIN A4 Seiten einen Pfeiler irgendwie das hinzuzimmern. Boah, also da. Also dann gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück. Also eins muss ich noch erwähnen, beim Bereich der Propaganda und PR. Man muss dann sagen, dass diese Äquivalenz natürlich jetzt nicht von den Kuratoren dieser Ausstellung gemacht wurde, sondern das ist eine sehr alte Äquivalenz. Also das Zitat von Edward Bernays, also einem Public Relations Marketing Professional in New York, im New York der 1920er Jahre, der beginnt zum ersten Mal den Begriff zu benutzen, eben Propaganda und die Public Relations, die er macht, oder die Methoden der Propaganda eben die man typischerweise aus der Politik oder Kriegsführung kennt, eben in seine PR-Arbeit oder Marketing-Arbeit eben mit einzubeziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt etwas ist, das jetzt spezifisch ins 21. Jahrhundert gehört. Oder jetzt eine sehr neue Idee ist. Nee, lustigerweise, wenn Sie auf der Werbung rumreiten, dafür war verdammt wenig Werbung in der Ausstellung zu sehen. Also ich glaube, mir ist eine Subway-Werbung aufgefallen, wo Sie, glaube ich, darüber gesprochen haben, dass die Leute, die halt die Brötchen zusammenbauen, Sandwich-Artist heißen. Mehr Werbung ist mir jetzt, glaube ich, doch stimmt, aber noch die Werbung für die Bundeszentralbank, glaube ich, zur Einführung des Euros. Da hatten Sie einen Zeichentrickfilm. Das fand ich ganz schön. Also einfach, dass Sie eben so ein fies, kompliziertes Thema wie Wirtschaft in Europa halt runterdummen mit einem Zeichentrickfilm. Aber sonst, war sonst noch Werbung? Ich kann mich jetzt... Also man kann zum Beispiel, der Film vom NSU Watch im Bereich zu Nationalismus und Rassismus kann man auch, also dieser kleine Zeichentrick-Erklärfilm zur Arbeit von NSU Watch oder zum NSU... Würde jetzt nicht so als Werbung sehen. Ich glaube, sonst war keine Werbung. Also ich erinnere mich auch an keine Werbung sonst. Also mir ist zumindest aufgefallen, dass die rein künstlerischen Arbeiten immer in den größeren Segmenten waren, während diese Querschächte, die der Florian ganz gut beschrieben hat, ja doch immer so quasi so Zwischenthemen waren. Eigentlich, also dass in denen also meistens kleine Bildschirme waren mit kurzen Filmen zu einem Thema oder eben dann diese Wandbilder, dass dort eigentlich quasi so eben nicht künstlerische Exponate quasi zwischengeschoben waren, weil die Kunst ja auch um zu wirken ein bisschen Raum braucht. Also dazu waren ja die Dinger zu schmal, um da wirklich auch Kunst reinzutun. Die waren auch echt, also ich fand die ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, man saß halt zwischen zwei Vorhängen auf so einem kleinen schmalen Holzbänkchen und hatte vor sich eben entweder ein iPad oder einen Monitor mit Kopfhörer oder auch nicht. Und man saß quasi 50 Zentimeter vor dem Monitor. Es war fürchterlich eng. Und mich hat auch nicht so wirklich viel davon überzeugt, was da drin hing. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt soll einfach ein bisschen Masse gemacht werden, was ich jetzt niemandem vorwerfen möchte. Aber da war zum Beispiel eine oder vier verschiedene kleine Filmchen, die so in einem Schacht waren, waren unter dem Begriff Kunstpropaganda zusammengefasst. Also sie hatten einmal das war so ein iPad, wo man sich durchscrollen konnte, das war eine Internetveröffentlichung, wo ein unbekannter Autor geschrieben hat, dass das Whitney Museum in den USA sich von seinen Hauptsponsoren Deutsche Bank und Sotheby's trennt, weil die ihre Angestellten angeblich so schlecht behandeln. was eben wie gesagt ein Fake war, aber wurde trotzdem vermeldet. Dann hing daneben an Anish Kapoor, der irgendwie Gangnam Style, der also lauter Museumsleute aus den USA den Gangnam Style hat tanzen lassen, um auf die Situation von Ai Weiwei hinzuweisen, der gerade inhaftiert war oder bedroht von Inhaftierung, ich weiß gar nicht mehr. Ja, es war 2012, da war ja unter Hausarrest gesetzt wegen angeblicher Steuerhinterziehung in China. Und dann gab es noch auf der anderen Seite, das zeigt für mich schon diese Bandbreite eben. Einmal dieses, da wird darauf hingewiesen, dass vielleicht Firmen ihre Angestellten scheiße behandeln. Und dann gibt es diesen Nervensägen-Künstler, der Kuratoren den blöden Gangnam-Style tanzen lässt. Das ist so, oh, Alter. Und auf der anderen Seite hing dann eben ein Film, da ging es über Sadiat Island. Das ist eine kleine Ecke von Abu Dhabi, wo gerade sehr viele europäische und amerikanische Museen Dependancen bauen, also Guggenheim, Louvre etc. Und da geht es den Arbeitern eben auch nicht so besonders gut. Also es gibt, glaube ich, sogar schon Todesfälle. Da weist Amnesty und Human Rights Watch weisen da, glaube ich, schon länger darauf hin. Das war halt das eine Thema, was da abgehandelt wurde. Und direkt daneben an gab es eine Demo, ich habe schon wieder vergessen, in welchem Viertel, ob es New York oder London war, wo Künstler gegen die Gentrifizierung ihres Viertels, Los Angeles oder so, gegen ihres Viertels, gegen die Gentrifizierung ihres Viertels demonstriert haben. Also auch eine völlig andere Fallhöhe. Und die beiden Beispiele werden halt unter dem, wie ich finde, komplett bescheuerten Begriff Kunstpropaganda zusammengefasst. Das ist für mich, wenn, dann ist es Kunst, also sowas wie dieses gefakte Whitney-Ding, das würde ich unter Kunst fassen, das würde ich unter politische Kunst fassen, aber nicht Kunstpropaganda. Also wo ist der Witz an diesem Begriff? Also im Fall von Los Angeles muss man jetzt sagen, das waren die Anwohner, die gegen die Gentrifizierung, also es waren jetzt nicht irgendwie Künstler oder so, sondern einfach die Anwohner dieses Viertels, die eben gegen diese, also das, da kamen eben irgendwie so ein paar hippe Galeristen und fanden sich jetzt offensichtlich sehr cool und die haben eben gegen die Verfremdung oder die Gentrifizierung. Schon klar, aber wenn du direkt daneben liest, dass Arbeiter dabei sterben, während sie den verdammten Louvre Abu Dhabi hochziehen, das ist einfach eine andere Fallhöhe. Und das fand ich einfach so ein bisschen kritisch an diesen. Also vielleicht war das der Witz an der Sache, dass ich mich drüber aufrege oder dass alle sich drüber aufregen und denken, ja, aber buh, Gentrifizierung, L.A. kann man ja nicht mit, keine Ahnung, Abu Dhabi vergleichen. Dann hat es funktioniert, ich höre mir gerade selber zu und denke, ha, wahrscheinlich war das die Idee und du bist voll reingefallen, sauber gemacht, Kuratoren. Aber wie gesagt, den Begriff Kunstpropaganda finde ich bescheuert. Das ist für mich, wenn, dann ist es Kunst. Aber nicht Kunstpropaganda. Oder war nicht auch an derselben Stelle so ein Bild, wo auch irgendwelche Promis sich irgendwelche so Erste Hilfe, Wärmedecken umgewickelt haben? Ja, das war diese Ai-Weiwei-Aktion. Das fand ich auch total daneben. Also das fand ich wirklich voll daneben. Ja. Da geht es darum, dass irgendwie Leute im Meer ersaufen, im Grunde genommen, und da irgendwie hier Promis grinsen mit Victory-Zeichen, lassen sich in so einer albernen Decke ablichten. Total daneben. Wobei da ich hadere immer noch an diesem Begriff. Also ich hatte das mit dem Kunstpropaganda so verstanden, dass die Aktivisten sich selber so nennen, aber wenn das verschiedene sind, macht das ja keinen Sinn. Nee, also, eben. Wir können ja auch mal über Sachen reden, die super waren. Ja, also... Da gab es auch was. Ja. Ja. Bevor wir jetzt, glaube ich, auf spezifische Kunstwerke, ich wollte noch eine Anmerkung machen. Ich hab den Punkt der Ausstellung so ein bisschen so aufgefasst, dass es... darum irgendwie ging bestimmt, also dass Propaganda-Begriff so gesehen wurde, dass Propaganda bedeutet, eine bestimmte Realität oder eine Idee von der Realität zu konstruieren und die dann halt eben zu propagieren. Okay. Und das, ich habe das irgendwie so aufgefasst, dass in dieser Ausstellung darum ging, die verschiedenen Arten zu zeigen, wie man eben diese Idee in der Realität konstruiert und dann in die Welt hinausträgt. Das klingt sehr logisch. Das macht die Ausstellung auch vielleicht deutlich sympathischer. Und das heißt, dass vielleicht, also ich meine, das ist meine persönliche Interpretation und ich weiß nicht, ob das die Absicht der Kuratoren war, aber eben vielleicht war für mich der Punkt der Ausstellung, dass man sagt, Propaganda im 21. Jahrhundert bedeutet eben nicht Kriegsposter oder Poster, die kommunistisch oder kommt zum 1. Mai, Arbeiter und so weiter Sachen sind, sondern dass Propaganda im 21. Jahrhundert bedeutet, wir konstruieren alle bestimmte irgendwie Ideen von der Welt und die tragen wir in die Welt hinaus und propagieren die, stellen die gegeneinander und so weiter. Dass halt dieser Propaganda-Begriff, mit dem ihr hadert vielleicht immer, also vielleicht ist das die Frage stellen, ist dieser Begriff in dem Sinne, wie wir ihn alle kennen und zuerst wahrnehmen im 21. Jahrhundert überhaupt noch tragbar? Hätten wir das nicht vorher diskutieren können? Jetzt habe ich mich eine halbe Stunde lang zum Idioten gemacht. Das finde ich eine sehr gute Erklärung. Also so habe ich... So hab ich lustigerweise das Wort propagieren finde ich längst nicht so negativ wie das Wort Propaganda, komischerweise. Fällt mir jetzt aber auch nicht auf, wo du es benutzt. Ja. Bitte schneiden. Nein, also ganz ehrlich, es tut mir natürlich leid, aber habe ich mal einen schönen Punkt am Tisch gemacht. Nein, ich habe vorher auch keinen wirklichen Punkt in der Diskussion gefunden, um das so reinzubringen. Nein. Aber das war so nach einer Weile, also ich war auch relativ lange drin, also ich war gute 2,5 Stunden in der Ausstellung. Genau, und, das hatten wir vorher schon. Der Kunstbau, der einem immer so klein vorkommt, es ist fucking viel Zeug. Es ist echt vollgeballert. Ich war auch über 2 Stunden drin. Wie gesagt, irgendwann deutlich nach der Hälfte habe ich angefangen, mir diese Gedanken zu notieren. Mhm. Weil ich mich natürlich auch immer gefragt habe, so, du biegst um eine Ecke und was ist jetzt, was soll denn der Überbegriff wieder und was der? Und dann irgendwann gesagt, gibt es irgendeinen roten Faden oder finde ich irgendeinen roten Faden? Ja, ich finde dieses Ideen in die Welt tragen, finde ich, trifft es ganz gut. Ja, und das ist allerdings auch ein bescheuerter Aufstellungstitel. Wie gesagt, ja, stimmt, okay. Das war so meine allgemeine Wahrnehmung dann nach einer Weile, inwiefern ich mir dann wirklich auch einen übergeordneten Zusammenhang zurechtstellen konnte. Also ich habe es dann unter dem Aspekt betrachtet. Was hat dir denn am besten gefallen? Ich möchte ganz gerne noch kurz zu Felix Argument eingehen. Das hört sich super clever an. Ich glaube, das ist auch ziemlich clever. Aber ich frage mich, wo zieht man da die Grenze? Also im Grunde genommen, klar, eine Vorstellung der Welt sozusagen in die Welt hinaustragen. Das ist doch jede Äußerung, also na gut, ich übertreibe jetzt, aber im Grunde genommen, wo hört es auf? Also im Grunde genommen, jede Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema beinhaltet ja eine Vorstellung von irgendwas und dadurch, dass ich das veröffentliche oder in die Öffentlichkeit hinaustrage, habe ich es irgendwie propagiert. Ja. Aber vielleicht ist hier einfach die Politik der Unterschied, dass es eben alles politische Ideen sind. Einerseits das Politische, glaube ich, also das ist eine Möglichkeit und als was anderes, das gebe ich dir völlig recht, aber vielleicht ist auch eine Frage des Publikums, das du damit im Kopf hast. Weil vielleicht Propaganda hat ja oft auch ein bestimmtes Publikum, also eine bestimmte Gruppe im Blick. Vielleicht ist da der Unterschied. Dass ich jetzt hier irgendwie meine Meinung oder meine Ideen sage, kann man natürlich unter meinem weit gefassten Begriff auch als Propaganda sehen. Aber ich glaube, vielleicht ist Propaganda auch eine Frage oder im engeren Sinne Frage einer dezidierten Zielgruppe. Mhm. In der Werbung auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also ich um Gottes Willen, meine Idee ist nicht wirklich ausgegoren, aber das ist das Beste, was mir dazu eingefallen ist, was einen roten Faden gibt. Nee, besser als das, was wir bisher mit dem... Ich wollte gerade sagen, besser als mein substanzloses Gemeckere. Besser mit was wir bisher ins Eck haben, aber da frage ich mich dann schon, was zum Beispiel hat dann das The Missing Souvenir, das war das die Berliner Siegessäule in dem Zwischengang, Ding, ja. Also nicht das aus Gebäck, sondern das schwarz angestrichene in so einem Zwischengang. Was hat das mit Propaganda zu tun? Das waren glaube ich so 18 kleine Siegessäulen in Gold auf schwarzem Tuch. Und es hieß The Missing Souvenir. Genau, weil der Künstlerin, man muss dazu sagen, die Künstlerin hat einen Gang weiter eine große Siegessäule aus irgendwie... Salzteig irgendwie aufgestellt. Und bei Vorbereitung und Recherche dieser Arbeit ist ja offensichtlich aufgefallen, es gibt wohl keine Siegessäule als kaufbares Souvenir, woraufhin sie sich den klassischen Internetgrundsatz zu eigen gemacht hat, wenn es den gibt, dann mach's halt. Ja. Und hat dann eben entsprechende Siegessäulen dann als Missing Souvenir produziert. Das ist eine clevere Idee, da kann man nichts sagen. Wie sie das dargeboten hat, sieht das auch fein aus. Aber ich erkenne überhaupt keinen Zusammenhang zum Thema. Mein liebstes Ding hat, glaube ich, auch, oder mein zweitliebstes Ding hat, glaube ich, auch überhaupt keinen Bezug zur Propaganda. Das war eins von den Büchern von, jetzt muss ich selber blättern, von Cindy Heinent, hoffentlich spricht sie sich so aus. Sie ist eine junge Künstlerin, Jahrgang 84, wie ich heute ergoogelt habe, ich kannte sie nicht. Die hat mehrere Bücher gemacht und eins, mein liebstes, hieß Fantasy. Jahrgang 84 stand aber dran, glaube ich. Aber ja, ich gucke selten auf die Schilder. Okay. oder hieß es Britney Spears Fantasy, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, man öffnet das Buch und man sieht halt dann Flakons von diesem Britney Spears Parfum, das Fantasy heißt. Immer so 10 Seiten, nur den Flakon abgebildet und man denkt sich, okay, what the fuck. Und dann fängt plötzlich Text an. Der ganze Rest vom Buch ist Text und der erste Satz aus der ersten Geschichte war, ich übersetze und paraphrasiere jetzt ein bisschen, Britney Spears saß in ihrem Hotelzimmer und rasierte sich die Scheide, was sie immer gern machte, wenn ihr langweilig war. Und ich dachte so, okay, das ist ein guter Reinkommer, was will mir dieses Buch sagen? Und dann habe ich es halt kapiert, nachdem ich ein bisschen weitergelesen habe, das ist Fanfiction. Was ich einfach eine super clevere Idee finde, dieses blöde, jungfräuliche, wahrscheinlich schlimm süße Britney Spears Parfum Fantasy zu konterkarieren mit dem ganzen Hardcore-Porno-Fanfiction, die über Britney Spears im Internet veröffentlicht wird. Das fand ich super clever, aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was es mit Propaganda zu tun hat. Ich sehe da auch keine Idee, die propagiert wird, außer vielleicht über das Konzept von Britney Spears als jungfräulicher Künstlerin zu debattieren. Ich fand die Bücher auch nicht schlecht. Ja. Da gab es dann noch mehr. Da gab es ja dann ein ganz links, was so 90% geschwärzt war irgendwie. Stimmt. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das, was ich auch noch super fand, war Wrecking Ball. Wrecking Ball, wenn man Wrecking Ball liest, weiß man natürlich sofort, okay, natürlich Miley Cyrus und man hat sofort das Bild von ihr auf dieser blöden Abrissbirne nackt in den Springerstiefeln, in diesem Drecks Terry Jones Video und das Buch besteht nur aus dem Songtext und Abbildungen von Springerstiefeln. Genau. Und man hat natürlich die ganze Zeit trotzdem die nackte Miley Cyrus vor Augen. Das ist so schön. Ich habe es in der Mitte irgendwie aufgeschlagen und nur, also linke Seite leer, rechte Seite der die Refrain-Zeile halt. Ja. Ich habe nur gelacht. Ja, ja, das fand ich so eine wunderbare Idee. Aber auch da, what the point? What's the point? Wo ist das Propaganda? What? Also, deine Definition trägt schon nicht mehr. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich notwendigerweise ich habe mir keine Gedanken gemacht, also was jetzt mein liebstes Exponat oder so ist. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, das war so ein bisschen so der rein Komma, wenn man die Treppe runterkommt, sieht man gleich erstmal einfach nur auch drei so klassische Außenlautsprecher, die man aus von überall kennt, von Gefängnishöfen und so weiter. Und dazu gab es eben dann einen Flyer dazu mit einem Text und einem Bild und es war von der Münchner Künstlerin Beate Engel. Das hieß Beta-Version 4.0. Offensichtlich ursprünglich Beta-Version 1.0 ist von 2004 und das ist halt 2017, also vermutlich die vierte Mal wirklich eine Ausstellungssituation. Und ich stand dann so ein bisschen rum und habe es angefangen zu lesen und dann kam also dieser eine nette ältere Museumswächter, den ich auch schon ein paar Mal kurz mal gesehen hatte, hatte plötzlich eine Fernbedienung in der Hand und hat das Ding angemacht. Und dann hat das tatsächlich diese Rede abgespielt. Mhm. Und der Punkt, also der Text der Rede heißt der globale Kunstmarkt. Und der Gag daran ist, dass es eigentlich sich auf die Rede, dass ich das richtig zitiere, und zwar ist eine Rede von Rosa Luxemburg aus dem Jahre 1913, die weltpolitische Lage, in der sie quasi Produktion und Proletariat und so weiter durch Künstler und also die Industriellen, großen durch die Galeristen und so weiter ersetzt und im Prinzip diese Rede hält. Und es war erstaunlich, wie sehr eben diese Rede gegen das Kapital, gegen also die Unterdrückung der Arbeiter oder der in dem Fall der Kunstarbeiter inwiefern das also einfach auch trägt. Ja, das war gut funktioniert. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass ich echt Hut ab vor sämtlichen Aufsichtsleuten im Kunstbau, weil es plärrt aus jeder Ecke irgendwas. Man kommt eigentlich, es gibt keinen einzigen Ruhepol in dieser Ausstellung. Es ist überall irgendwo Soundeffekt und da bin ich echt, ich würde da wahnsinnig werden. Was? Genau. Einer der Museumswärter hat dann auch irgendwann angefangen, so ein Video synchron nachzusprechen, weil das ein auswendig konnte. Ja, fand ich sehr. Mir ist schon bei anderen Ausstellungen im Kunstbau mal aufgefallen, wo es ein bisschen lauter war. Das letzte war Thomas Bayerle, der so irgendwie so Maschinen, so Motoren hatte, dass die da teilweise einfach mit dicken Ohrenschützern rumliefen. Klar, wenn du da irgendwie 3 Stunden am Stück rumläufst und die ganze Zeit irgendwie so Sounds sind, dann. Aber das gehört zum Arbeitsschutz. Ja, aber das finde ich war dann eben auch nicht spannend an der Ausstellung, aber halt, man musste sich halt dauernd mit irgendwas konfrontieren. Man musste dauernd irgendwas lesen oder zuhören oder eben sich irgendwie mal Ruhe nehmen. Das fand ich aber eigentlich ganz schön, weil man war dann auch irgendwie darauf vorbereitet zu sagen, so, ich stehe jetzt 5 Minuten. Nicht so wie sonst im Museum, wo ja gerne mal, okay, ich gucke ein Bild 30 Sekunden an, alles klar, check weiter. Sondern man musste sich wirklich mit dem ganzen Kram beschäftigen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also sonst, glaube ich, hätte ich auch den Film, der in diesem, sie haben ja diesen einen, quasi im ersten Stock in Anführungsstrichen, diesen einen Filmraum, der dauerte auch nur gut 6 Minuten, den fand ich sehr, sehr clever. Der war von Luis, oh Gott, Velasco Puflo, hoffentlich. Ist von 2017, ist speziell für diese Ausstellung konzipiert worden und hieß Reflections on Music and Propaganda. Und er hat halt ganz clever angefangen, er hat Bilder von, hieß das Band Aid, dieses Do They Know It's Christmas? Ja, genau. Band Aid von Bob. Genau, und ja. Das zusammen mit hier USA for Africa zusammengeschnitten und dann eben mit Bildern aus Äthiopien und wie schlimm das alles ist und was jetzt die guten weißen Menschen für die armen Schwarzen tun. Und dann kippt es plötzlich um in Ebola, wo jetzt irgendwie keiner mehr Singles zumacht und sich keiner mehr Sorgen macht und eher dafür sorgt, dass die Leute eben draußen bleiben und um Gottes Willen, wir möchten nichts mehr mit diesem Kontinent zu tun haben. Und dann kommt halt Bob Geldof, der ständig sowas sagt wie, it's just a plane ride away from Paris. Ich ahne, dass es sich eher auf Äthiopien und Hungerhilfe bezogen hat, aber jetzt halt genau zwischen die Ego-Bilder. Und das war einfach sehr clever und auch gut ein bisschen Epilepsie auslösend, aber den fand ich sehr, sehr gut. Hat jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, fand ich aber sehr clever. Überhaupt hat wenig Spaß gemacht, diese Ausstellung, bis auf die Bücher mit Britney Spears. Ich muss sagen, also ich bin darüber gestolpert, weil ich letztes Wochenende erst auf einem Kurzurlaub in Estland war. Da war eine Arbeit von einer estischen Künstlerin, auch im Bereich der Geschlechterklischees, wo ich erst einfach nur mal so diese Videos gesehen habe, einfach von Frauen, die um so einen Tisch sitzen und über irgendwelche politisch, also um Arbeitssachen diskutieren. Das waren so 2 Monitore nebeneinander. Und dankbarerweise gab es den deutschen Text zum Nachlesen, also die Künstlerin hieß, wenn ich es richtig bin, ich meine eingeschrieben, Maga Munko, und die Arbeit hieß Forum, und da hat sie quasi auf dem linken Monitor eine Talkshow im estnischen Fernsehen nachgestellt, wo irgendwie 5 männliche Politiker und männlicher Moderator über das neue Arbeitsrecht und das neue Gesetz zu Arbeitsverträgen eben, also auch als nach der Sowjetzeit zur Erneuerung und so weiter geredet haben, und sie hat das einfach umgedreht und hat eben in diesem einen Video einfach Frauen diese Talkshow nachspielen lassen, und in dem zweiten Video rechts daneben sind diese Frauen quasi, haben diese ihnen zugedachten Rollen verlassen und einfach über eigene Arbeitsrealität geredet, eben dass sie arbeitslos sind, wie sie auf Arbeitssuche sind und so weiter. Und inwiefern sie halt dann dieses neue Gesetz, das da kommen könnte oder gekommen ist, eben betreffen könnte, was sie davon hoffen oder was sie befürchten und so weiter. Also das war eben also einerseits eben auch, also ein Kommentar drauf, dass halt sonst immer nur Männer, dann reden immer nur Männer und entscheiden über das, was auch ein Problem unserer Zeit ist, entscheiden über das, was alle betrifft, ja. Und ich fand's interessant, die Idee, aber wie gesagt, das ist jetzt auch gerade aus ganz einer persönlichen Erfahrung her, weil ich gerade erst eben zum ersten Mal dieses Land besucht habe vor ein paar Tagen und dann eben drüber gestolpert bin, weil das ja zur jüngeren Geschichte des Landes gehört. Was ich noch spannend fand, war gleich, wenn du reinkommst, rechts hängen bergeweise Zeitungen an der Wand, die alle Bilder von 9/11 zeigen. Und das fand ich, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, so geht die Ausstellung, jetzt habe ich es kapiert, und das hat dann alles nicht mehr funktioniert, weil es sind, wie gesagt, Zeitungstitelseiten aus der ganzen Welt. Ich konnte jetzt natürlich nur die englischen, deutschen, französischen und mit Mühe noch spanischen, italienisch entziffern. Aber was ganz oft vorkam, war eben Krieg, Angriff, Terror, Terrorkrieg, Horror, Kriegserklärung etc. Nur die Daily Mail, natürlich, die Daily Mail, hatte als einziges Wort auf dem Titel, neben den explodierenden Twin Towers, Apocalypse. Und darunter ein Band, 30 Pages of Pictures. Das war sehr schön. Das hing auch zentral, glaube ich, relativ. Das fand ich aber sehr, sehr schön. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt schön auf die 12. Aber wie gesagt, das war so ziemlich das Einzige, wo ich dachte, ah, Propaganda, klappt. Das waren tatsächlich auch Titelseiten vom 12. September 2001. Ja, ja, achso, also, wurde klar? Achso. Weil du auch 12 auf die 12 gesagt hast, also das ist alles... Nein, aber das also hieß ja, der war ja der Titel 9-12 Frontpage war ja der Titel der Arbeit. Okay, und von, ich habe mir nicht notiert, das war ein deutscher Künstler, ich habe es mir notiert, Moment, Hans-Peter Feldmann. Ach, genau. Ich fand es alleine auch schon deshalb bemerkenswert, wer nämlich den 11. und den 12. Erlebt hat und am 12. versucht hat, mal eine Zeitung zu kaufen. Das war gar nicht so einfach. Die waren Ruckizug alle weg. Wow. Also ich, wie gesagt, da war ich in Amerika. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich versucht habe, eine Zeitung zu kaufen. Ich hatte tausend andere Dinge im Kopf. Ist eigentlich schon Zeit für den zweiten Wein? Ich glaube schon. Ja, ich denke, es ist schon bald Zeit für den zweiten Wein. Was haben wir denn noch? Ich hatte noch einen Film, den ich ganz großartig fand. Der war ganz zum Schluss, wenn du einmal komplett durch den Kunstbau durchblättest, von John Hole, Smith, oder? Genau, White Hole von 2014. Ich weiß gar nicht, ob man den erzählen sollte, weil er einfach so clever ist. Keine Ahnung, wir spoilern ja sowieso alles. Ich habe ja schon Britney Spears gespoilert. Also das Ganze ist ein Bild von einem, also es ist ein Schwarz-Weiß-Film und du fährst quasi mit der Kamera in einen Tunnel rein. Vom Licht ins Schwarze eines Tunnels. Und der Text, der da drüber gelegt ist, ich weiß nicht, ob es der Künstler selber ist, der spricht. Und er erzählt eben, dass er das erste Mal im Ostblock war, als Thatcher noch in der Regierung war. Und er erwähnt halt den refreshing lack of advertising. Also er fand das toll, dass es im Ostblock, ich glaube, er war in Polen, dass es eben nicht so bunt ist wie im Kapitalismus. Und dass auch in den Läden nichts ist. Also es ist halt wie so ein Urlaub vom Kapitalismus. Und man sitzt da und denkt sich, Alter, was? Und dann ist mir halt aufgefallen, genauso bin ich aber, glaube ich, auch damals durch die DDR gegangen. Man hat sich das angeguckt, eben, natürlich war es Ausland, logisch war ein anderes Land, aber es war, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht als Urlaub vom Kapitalismus gesehen, aber es war schon, mir wurde gerade das Glas entrissen, ich bin jetzt abgelenkt. Also insofern konnte ich das schon nachvollziehen, was er da erzählt, aber ich glaube, ich hätte es nicht so gesagt, weil es klingt halt so fürchterlich, wenn man sagt irgendwie, ach, das ist so schön, dass hier nichts zu kaufen gibt. Auf jeden Fall, er kommt dann eben drauf, er erzählt immer, vergleicht eben Kapitalismus und Kommunismus und wie ruhig das da war und wie schön und eben, es gab nichts zu essen. Und dann kommt er zum Schluss eben auf Leipzig 1997, wo er ein schönes Zitat gehabt hätte, weil eben DDR, die Wiedervereinigung lief ja dann auch nicht ganz so geplant und die blühenden Landschaften waren dann auch nicht so schnell da. Und er meinte dann eben das, was er in Leipzig, hätten ihm Leute halt gesagt, wir sehen einen Tunnel am Ende des Lichts. Das fand ich war sehr clever. Und dann kapiert man natürlich auch, warum man da in dieser Videoinstallation durch den Tunnel fährt. Dann dreht sich das Ganze nochmal um und man fährt aus diesem schwarzen Tunnel wieder ins Licht und dann läuft der Text verkehrt rum. Also halt so, dass du, wenn du dann zufällig in den Kinosaal in Anführungsstrichen gehst, dann hörst, verstehst du den Text natürlich nicht. Aber das fand ich einfach sehr simpel. Hat irgendwie, glaube ich, nur 4 Minuten gedauert und war ein schöner Text und eine schöne Visualisierung. Minuten, echt, war es so lang? Es kam mir so kurz vor. Nee, 7 Minuten. Aber den fand ich auch sehr, sehr toll. Aber auch da, Propaganda, ja gut, Advertising, lack of advertising, ja. Ich hadere echt immer noch mit dieser Flimsiness der Ausstellung. Es ist einfach so ein all over the place. Ich muss mir mal deutsche Begriffe angewöhnen. Keine Ahnung. Also ich fand die wirklich sehr durcheinander. So, jetzt zweiter Wein. Zweiter Wein? Ähnliche Farbe. Riecht auch ähnlich fruchtig. Wir haben nicht zweimal den gleichen Wein, ne? Nee, ist eine andere Flasche. Definitiv. Riecht aber ähnlich. Oh, ich glaube, der riecht noch süßer. Hossa. Schauen wir mal. Eieiei. Boah, da ist aber mehr Stachelbeere. Ich glaube, beim ersten war einfach nur Zucker. Und jetzt haben wir ein bisschen Stachelbeere. Mhm. Der ist jetzt schon deutlich trockener. Also der riecht sehr fruchtig, finde ich. Mhm. Aber... Ja, der ist auch trockener. Oh, der ist lecker. I like. Schon kühl. Hat fast so ein bisschen was Sauvignon Blanc-artiges. Ja doch, der ist der... Der ist definitiv nicht so süß. Also man merkt, dass offensichtlich... Hat Scheurebe einen hohen Zuckergehalt, also als Rebsorte. Aber hier kommt das eben nicht so deutlich in den Vordergrund. Mit säuerlichen Früchten, also eben sowas wie Stachelbeere, glaube ich, stimme ich auch überein. Wird dann zum Schluss aber ziemlich sauer. Zieht dann so ein bisschen zusammen, so ein bisschen wie saure Gurken essen. Ja, irgendwie. Ist auch relativ schnell weg. Also wird dann so ein bisschen scharf im Rachen und dann ist er weg. Stimmt, wobei er bleibt dann schon noch eine Weile, also nach der Stelle erstmal weg, aber dann bleibt dann schon noch irgendwie sowas, weiß ich auch nicht, sowas Bauchiges im Mund irgendwie. Aber sowas Unangenehmes. Ich finde den scharf zum Schluss. Weiß ich auch nicht. Mhm. Ich muss nochmal den Kuschelwein Nummer 1 dagegen. Achso, soll ich dir? Ja, das muss ich sagen. Alter, der Einser ist dagegen wirklich so, oh, wie so ein Maßregel essen. Ja. Wir haben heute die Problematik, wegen der hohen Temperaturen haben wir natürlich, können wir die Weine nicht immer ständig im Glas haben. Jetzt schauen wir mal nochmal Wein 1 hier. Ja, ich möchte auch noch einen Schluck drauf von dem kalten. Immer schön die Waschschüssel mit den Eiswürfeln. Wir sitzen hier und schwitzen uns tot. Der ist so fies süß jetzt die ganze. Boah. Ich mag das. Okay, er ist wirklich sehr süß. Ach, ich finde das schön. Doch, der ist schön. Ja. Wir haben heute unsere ganz persönliche Eisbucket-Challenge. Also Wein 2 finde ich schon nicht schlecht, aber so ganz, also so ganz klar, was er will, ist mir irgendwie... Nee, genau, stimmt, das ist gut ausgedrückt. Also der erste will einfach schmeicheln und gefallen. Das kann man, Konsenswein, das sehe ich doch. Das kann man definitiv sagen. Was gab's denn noch? Haben wir noch andere schöne Sachen? Ich glaube, ich habe meine ganzen Favoriten jetzt erzählt. Auch was ich ganz cool fand am Anfang war eben vom amerikanischen Künstler John Miller The Lugubrious Game. Eine Installation, die so eine Art wie eine Gameshow war, links das Moderatorenpool, rechts die drei also Kandidatenpulte mit Sitzen, mit auch Punktzahlen vorne dran. Gab es so eine Art Glücksrad, was da dran stand. Und war das Charles Manson, die auf dem Glücksrad? Ich war mir nicht sicher, aber ich das könnte es auch dran gedacht, aber ja, ich weiß es nicht. War ich mir nicht sicher, ja. Es war auf jeden Fall eine Augenpartie, eine durchaus finster dreinblickende, also lugubrious Augenpartie zu sehen auf dem Teil des Glücksrads, den man vielleicht gewinnen konnte. Was mir auch noch auffiel, wo du eben jetzt auch in die Richtung Charles Manson ging, ist, dass die Punktzahlen von links nach rechts gelesen auf den drei Kandidatenpunkten 6, 6 und 5 waren. Also das irgendwie so one point away from the number of the beast so ein bisschen, also ich habe sofort, keine Ahnung, vielleicht höre ich zu viel Metal, aber ich dachte sofort, an 666, one away from the number of the beast, dachte ich gleich dran und in der Mitte war so ein Erdkreis aufgeschüttet und also wie in den Gameshows halt die Preise im Display waren halt einfach Geldscheine verschiedener Währungen, irgendwie Sexspielzeuge und Puppen. Ich konnte mir den nicht lange angucken, weil ständig ein Aufseher mir gegenüber stand und mir zugeguckt hat, wie ich mir Dildos angucke. Das fand ich total unangenehm, deswegen bin ich da nicht lange stehen geblieben. Das hatten wir jetzt nicht. Dafür ist bei mir heute ein anderer Ausstellungsbesucher tatsächlich in eins der Pulte reingerannt. Der hat sich irgendwie umgedreht und boff rein und ich stand irgendwie 10 Meter weg, war schon fast beim nächsten Ding und dann neben mir stand der Aufseher und sagte, er muss aufpassen, macht er die Kunst kaputt. Also, ist jetzt eigentlich auch schwer zu übersehen. Also ich habe mich sehr gewundert, wie man da reinrennen kann. Andererseits, macht kaputt, was euch kaputt macht. Vielleicht will diese Ausstellung das ja. Ja, ich weiß es. Also, ja, who knows. Von John Miller hingen übrigens auch noch Ölgemälde da, die ich eigentlich viel besser fand als die Gameshow. Aber wie gesagt, die konnte ich mir halt nicht gelang angucken. Everything is Set hieß die Serie und das waren so drei großformatige Ölbilder, wo meistens Leute saßen, die irgendwie die Hände in dem Gesicht hatten und es sah halt aus wie diese typischen The Real World, wenn es mal wieder eine Konfrontation gab oder nach Jerry Springer, wenn jetzt plötzlich der Vater gefunden war aus dem Samenspender, keine Ahnung. Also man hat jetzt einfach nichts mehr zu sagen und man ist jetzt durch und fertig und das fand ich war ein schönes Sujet, um es mal in Öl festzuhalten. War ja auch, glaube ich, Absicht, also aus Reality. Aber ich fand es einfach schön, dass man diese Ikonografie sofort wiedererkennt. Oder ich will es gar nicht Ikonografie nennen, aber diesen Wiedererkennungswerk hatte ich noch bei einem anderen Wert von Sean Snyder. Genau, da stand gerade jemand vor dem Schild, was zeichnete, was das ist. Und ich sah halt einfach nur, deswegen konnte ich es nicht lesen. Und ich sah halt einfach nur so eine Fotowand. Und das waren halt lauter Bilder, leere Räume, in denen Kronleuchter waren, offensichtlich teure Möbel, plötzlich ein Gewehr, also eine komische Polaroid-Optik. Und du hattest sofort irgendwie Irak, Bagdad, nach der Plünderung, die Assoziation war sofort da und das war es dann auch wirklich. Also es war die US-Armee, als sie nach Fallujah reinkam. Mhm. Also es waren Bilder von, ich glaube, 2003 bis 2005 war das und es nannte sich Untitled Archive Iraq. Und das fand ich dann auch sehr spannend, dass inzwischen einfach so viele Dinge gelernt sind. Das passt dann auch so ein bisschen zu dieser 9/11-Zeitungsseite. Also ich glaube, es gibt kaum ein Bild, das so schnell ikonografisch geworden ist, wie eben das Twin Tower-Bild mit dem oben explodierenden oberen Drittel. Und das waren auch fast, also ich hab jetzt nicht durchgezählt, aber ich glaube, die meisten Zeitungen hatten dann eben auch den North Tower, der explodiert und nicht irgendwie die Ruinen danach oder so, sondern wirklich genau diesen Moment der Explosion. Was ich noch, also im Bereich der USA noch gerne erwähnen wollte, sind also zwei Künstler, die relativ weit hinten im Kunstbau sind. Einmal Alfredo Jahr, die Arbeit May 1st, 2011. Das fand ich richtig groß. Wo er, also die meisten werden sich erinnern, 1. Mai 2011 war der Tag, an dem Osama bin Laden also aufgespürt und getötet wurde. Und das ikonische Bild, dass die Amerikaner dann eben auch so also jetzt als ihre Propaganda in die Welt gesetzt haben, war eben nicht dann ein Bild des Triumphes irgendwie des Getöteten. Sie haben ja bewusst kein Bild gewählt, um Osama bin Laden zum Märtyrer machen zu können, sondern das war das Bild im Situation Room, wo quasi das ganze Kabinett, Obama, Clinton, Joint Chief of Staff und so weiter, alle sitzen und eben auf einen großen Bildschirm, der nicht zu sehen ist, starren. Und neben diesem Bild, der auf einem Schirm war. Genau. Ist einfach ein komplett weißer, also eben dieses Nicht-Bild, was die Amerikaner eben nicht zeigen wollten. Ja. Und das fand ich einfach eine sehr also effektive Art zu zeigen, was eben auch, also das ist klar Propaganda, was die Amerikaner da betreiben. Mit dieser Ikonografie. Und eben was, und also einfach nur durch diesen weißen Bildschirm einfach eine Auslassung zu machen. Und dann ganz, ein bisschen verstärkt hat das noch, indem er einfach rechts neben dem Bildschirm hing noch ein Schemata mit, also wo einfach erklärt war, wer welche Person ist. Und links hing einfach nochmal ein weißes Blatt Papier. Also das fand ich, also... Ich fand an dem Bild clever, aber ich kenne es eigentlich aus dem anderen Zusammenhang. Also natürlich wusste ich auch, worauf es anspielt. Aber ich hatte es jetzt eigentlich eher mit dem Trump-Wahlkampf verbunden. Weil die haben ja dieses Bild auch, wenn ich mich richtig erinnere, benutzt, um eben, weil man sieht Hillary, wie sie die Hände vor den Mund schlägt. Und soweit ich weiß, haben sie dieses Bild eben benutzt, um zu sagen, die Frau ist halt kein Leader. Und guck mal, die sitzt da völlig fassungslos im Situation Room. Und wie soll die jemals irgendwie den Atombomben-Koffer-Code für Lefans haben? Wobei, das ist ja eine neue Assoziation, die Arbeit ist ja selber, ist ja, glaube ich, von 2011 oder 2012, also... Klar, da bin ich eben auch drüber gestolpert, dass ich dieses Bild inzwischen in einem anderen Zusammenhang sehe. Ja, also, wobei Osama bin Laden war eh so, ja, klar, ich weiß, worum es geht, aber ich habe sofort dann eher an Trump gedacht. Noch so ein blöder Gedankensprung war, in dem gleichen Raum hingen zwei Ölbilder von Sandow Burke. Das eine hieß Standing Down, ist von 2016, und das andere war The Triumph of Fear. Und Standing Down Ferguson, glaube ich, war genau, Standing Down war halt Szene aus Ferguson, also Demonstranten, du siehst halt nur noch Polizisten nach der Demonstration, du siehst nur noch Schilder auf dem Boden, eben, wie hieß das, Hands Up, Don't Shoot und eben keine Gewalt und solche Sachen, Black Lives Matter natürlich. Und das The Triumph of Fear war fast so ein Bräugel-ähnliches Bild, also sehr viele Skelette, die halt den Tod symbolisieren, natürlich dann eben auch Black Lives Matter wurde angesprochen, Rachel Dolezal wurde angesprochen, Trayvon Martin kam vor, Guantanamo, also auch... Mexiko, die Grenze. Genau, die Grenze zu Mexiko, Leute, die gelyncht wurden und so weiter. Und ich kannte diesen Künstler nicht. Und dass die Art, in der diese Bilder gemalt waren, war eben natürlich sehr modern. Ich habe ja auch gesehen, die sind von 2016. Es sah sehr grafisch und vielleicht ein bisschen naiv aus und sehr jugendlich, so kam es mir vor. Und ich dachte irgendwie, das ist wahrscheinlich ein junger, schwarzer Künstler. Und ganz im Gegenteil, es ist ein weißer Künstler, Jahrgang 1962. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Und da bin ich eben auch einfach selber drüber gestolpert, dass ich inzwischen diese Ikonografie mit Black Lives Matter einfach so sehr in die schwarze Kunst verorte, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, dass ich vielleicht weiße Künstler damit auseinandersetze. Aber gerade eben, wie du auch sagst, diese Bräugel-Szene bei der Triumph of Fear, fand ich halt in dem Sinne spannend, weil also er quasi die amerikanische die amerikanische Apokalypse oder das Ende der Amerika, die amerikanische Welt endet. Und sie endet. Ich habe so an die Pestbilder, musste ich halt. Ja, genau. Sie endet wegen dieser Ungerechtigkeiten, wegen der Gewalt und so weiter. So, Amerika endet und hat einfach diese klassische Bildaufteilung gewählt, also diese klassischen Zeichen und bildlichen Metaphern gewählt. Lustigerweise wollte ich das waren. zusätzlich zu, auch die wollte ich sowieso erwähnen, die sind mir auch sehr positiv aufgefallen. Und nachdem man ihr dankbarerweise auch fotografieren durfte in der Ausstellung. Echt? Hab das habe ich nicht mal probiert. Dachte, da unten haben wir nie fotografiert. Ein anderer Besucher hatte in meiner Nähe hatte gefragt, und ich so, ja, klar, normal. Und dann habe ich auch dann für mich selber abfotografiert. Und ich wollte, also ich meine, wir reden schon relativ lange drüber. Ich wollte vielleicht noch zwei Arbeiten erwähnen, die eher, sagen wir mal, aus der Region kommen. Kurz eine Sache zu dem Triumph of 4. Ganz in der Ferne waren dann auch noch die Halbinsel von Manhattan und die explodierenden Twin Tower. Dann sogar zu sehen. Also es war dann tatsächlich, das fand ich schon beeindruckend, dass es so ein allumfassender Ansatz war. Überall überall Katastrophen, überall geht alles zu Ende. Weil das war ja quasi der vorletzte Raum vor diesem Video White Hole. Ja. Also im ersten Raum hingen dann eben die Titelseiten von 9/11 und im vorletzten Raum kriegen wir nochmal die Twin Towers zu sehen. Ja, und wobei ich, wie gesagt, man kann mit diesen ganzen Zwischentiteln hadern, aber dieser vorletzte Raum hieß tatsächlich, hat den Übertitel Anfang ohne Ende. Und das war so eben diese Dinge, die noch passieren und, und dieses Unglück, das noch über uns ist, fand ich ganz interessant, also diese Idee. Und da passt ja dieses Triumph of Fear ganz gut rein. Genau, also dann, wie gesagt, ich wollte noch also zwei Arbeiten aus der Region erwähnen, die ich ganz spannend fand. Und da war einmal, jetzt muss ich das nur, dass ich es richtig wiedergebe. Also einmal war das ein Künstler aus der Nähe, also Künstler Wolfram Kastner, und zwar die Aktion Dietrams Zell. Dietrams Zell ist ein kleinerer Ort im Bayerischen, der 2013 dadurch ein bisschen in die Schlagzeilen geriet, dass der lokale Archivar herausgefunden, dass Hindenburg und Hitler die Ehrenbürgerschaften des Ortes nie formell aberkannt wurden. Also kam das zur Wahl und der Gemeinderat, ich glaube Gemeinderat, der Bürgermeister, ich weiß es auch nicht mehr. Nein, es wurde abgestimmt auf jeden Fall im Gemeinderat, auf jeden Fall wurde beschlossen, ihnen diese Ehrenbürgerschaften nicht abzuerkennen, was natürlich ein Aufschrei gab. Because why not? Da war ja damals, was ja damals recht war, kann ja heute nicht, genau, und so weiter. Das waren ja andere Zeiten. Waren ja andere Zeiten, genau. Und dieser Wolfram Kastner hat dann das Schicksal so in die eigenen Hände genommen und hat eigenhändig, also es hing in einer Klosterwand, aber da hing noch eine Hindenburg-Büste. Die hat er dann in einer großen Aktion mit jemand anders zusammen einfach abgeschraubt und dann vor irgendein Mahnmal getragen. Es waren nur Fotos von der Aktion. Von dem Mahnmal lag dann die Büste irgendwo und dann da stand Zettel über so, keine Steigbügelhalle des NS-Regimes dürfen in diesem Ort oder sollen in diesem Ort geehrt werden. Also ich paraphrasiere jetzt. Also das fand ich eine total starke Aktion. Und was dann eben auch noch stand, das wurde im Ort eben, also sehr, also unangenehm, also oder bös oder widerwillig aufgenommen, und beim nächsten Faschingsumzug gab es tatsächlich einen Wagen, wo eine Puppe, die sehr deutlich an diesen Aktionskünstler und die Warnweste bei Aktion getragen hatte, erinnert hat, gelünscht wurde. Am Galgen hängen. Und ich glaube, die Überschrift in der Lokalzeitung war irgendwie "Bewahre uns vor Aktionskünstlern" oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, das war die Bildunterschrift. Also es war so, richtig auf die richtige Seite geschlagen, Deppendorf, meine Güte. Genau, und das andere, was ich noch erwähnen wollte, war die Arbeit von Franz Wanner, From Camp to Campus, diese Videoarbeit, und zwar auch im Südosten von München gibt es ja die Gemeinde Ottobrunn, und die hat auch eine Historie, eben da gab es ein Kriegsgefangenenlager und ein KZ-Außenlager von Dachau. Und da wurde damals auch eine Luftfahrtforschungsanstalt gebaut und der Film schlägt eben die Brücke von diesem KZ-Außenlager und dem Luftfahrtforschungsinstitut, was zu der Zeit gebaut wurde und wo auch ein gewisser Ludwig Bölko, bekannt von Messerschmitt mit Bölko Blohm, auch geforscht hat und Kampfflugzeuge für die Wehrmacht gebaut hat, und das endet dann damit, dass 2013 eben der Ludwig Bölko Campus, also Wehrmachts Flugzeugbau eröffnet wurde und dem angeblich auch die TU München irgendwelche Masterstudiengänge anbietet für irgendwelche Technologien und so weiter, und wo schlussendlich sich herausgestellt hat, dass die als Einzige, was auf diesem Campus gemacht wird, da werden Kampfpiloten ausgebildet, die dann irgendwie einen Bachelor bekommen können. Und dann kamen eben so Ausschnitte aus so einem Imagefilm für diese Kampfpiloten und so weiter, und damit endet das Video eigentlich. Also ich fand es sehr spannend, also diesen Bogen von lokaler Historie, aber auch ja, Weltgeschichte, den wirklich zu spannen. Und wo ist jetzt die Propaganda? Ich jammere immer noch wegen des Titels. Ja, genau. Aber es geht ja darum, dass die halt auch hier eine Realität konstruieren. Also du hast ja Zitate irgendwie, du siehst den TU-Präsidenten, wie er da grinst und irgendein Gebäude eröffnet, was offensichtlich von der TU gar nicht genutzt wird. Ja. Ich weiß, ich wollte jetzt auch gar nicht wirklich eine Antwort. Ja, gesagt, aber, von, ja, aber du siehst diesen Film Horst Seehofer, wie er erzählt, wie das wichtig ist und was das toll ist, aber er 2013 diesen Campus eröffnet. Und die alle immer sagen, ja, aber wir machen dies und das hier und hier gibt's überhaupt keine militärischen Forschungsdings. Und wenn du nachschaust, werden da Kampfpiloten ausgebildet. Ich meine, das heißt, also die Fassade, die sie diesem Campus aufbauen, das ist eindeutig Propaganda. Na gut. Also für mich. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich fand die Hindenburg-Aktion auch lustig, aber auch da habe ich mich eben gefragt, what the fuck? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Wie gesagt, das ist auch einfach bis heute, oder was heißt bis heute? Ich habe die Ausstellung erst gestern gesehen. Das ist immer noch mein Hauptkritikpunkt an der Ausstellung, dass ich finde, sie will irrsinnig viel, aber kann sie nicht entscheiden, was eigentlich. Haben wir noch also, irgendwas? Ja, ich muss sagen, genau, ein Beispiel in die Richtung war doch auch das mit den der Fursuit Walk. Das waren so an, ach ja. Wenn man reinkommt, an der linken Wand, ja, so relativ schmale Panoramabilder von Leuten, die gern irgendwelche Fursuits tragen, ja. Also so Fell. Die Furries. Ja, so. Ja, gut. Ja, kann man schon machen, aber. Aber es war unter dem Bereich, also Eskapismen. Ja, richtig, aber genau. Nein, ja. Eskapismus, wie spielt es mit Propaganda wieder zusammen? Ja, wie weit willst du diesen Begriff dann noch auffächern? Wie gesagt, dann häng doch einfach drüber Kunst von heute. Fertig, tut's auch. Keine Ahnung. Ja. Also das fand ich so ein bisschen. Ich fühle mich unter falschen Voraussetzungen, Versprechungen in dieser Ausstellung gelockt. Aber also ich bereue es trotzdem nicht. Ganz ehrlich, ich sehe halt, dass ich an vielen Dingen hängen geblieben bin und drüber nachgedacht habe. Und also von so her, wie gesagt, von so her kann das, was es zu sehen gibt, für mich gar nicht so falsch nicht sein. Nur ist es, okay, da kommen wir vielleicht in der Konklusion noch dazu. Was ich noch erwähnen wollte, war die Arbeit eines zentralafrikanischen Künstlers Samuel Fosso. The Emperor of Africa, der berühmte Kaiser von Afrika, wo er sich selber, also glaube ich teilweise als Collage, teilweise selber als inszeniertes Foto, sich einfach als Mao Zedong inszeniert und einfach diese Ikonografie benutzt, diese Propaganda-Ikonografie benutzt und sagen so. Jetzt hast du mal eine Arbeit gefunden, wo es klappt. Ja, und ich fand das einfach also grandios umgesetzt und einfach klasse gemacht, und die fand ich ziemlich toll. Also da bin ich auch sehr drüber gestolpert, weil es einfach ungewohnt war, eben einen schwarzen Menschen zu sehen mit der Mao Zedong-Uniform, und ich glaube, er hat auch noch Make-up getragen. Also es sah ziemlich sehr, dick, ja. Es sah irgendwie sehr schräg aus, aber gleichzeitig sehr, sehr faszinierend. Es war technisch ziemlich gut gemacht. Ja. Also es waren großformatige Bilder, und man konnte relativ nah rangehen, und war technisch richtig gut gemacht. Ja. Sind wir schon beim Fazit oder haben wir noch was? Ha. Ja, also gut, ich denke, man muss jetzt auch nicht, ich denke, also die meisten Notizen, die ich mir gemacht habe, einen Film wollte ich noch erwähnen, den fand ich einfach so saulustig. unter dem Bereich Geld und Demokratie, wo du schon diesen Comicfilm auch erwähnt hast, auf der anderen Seite von der Rampe gab es ja nochmal so eine kleine Nische mit zwei Filmen, und da gab es ein Video, vermutlich irgendwo von YouTube oder irgendjemand das zusammengeschnitten, das nennt sich der Simpsons Go Full Communist. Stimmt, da waren bei mir immer Leute, ich genau, und die haben einfach, das war eine Minute 40 lang, und haben die einfach aus vielen Staffeln der Simpsons Szenen zusammengeschnitten, wo der Begriff Kommunismus erwähnt wird oder wo es ein Thema ist und so weiter, und quasi daraus ein richtiges richtigen, also Film gemacht, der damit endet, dass irgendwie die Bürger von Springfield mit irgendwelchen Fackeln marschieren zu irgendwelchen sozialistischen, schweren, hymnischen Tönen. Den fand ich richtig geil. Also, ich konnte ihn leider nicht sehen. Ja, okay. Toll. Ja, vielleicht, also nochmal gehen, gucken. Ja, nein, ich bin jetzt verstimmt wegen des Titels. Ja. Ach, 5 Minuten die Rampe runter und Simpsons gucken. Ja, genau, kommen. Super. Na, vielleicht gibt es den auch einfach auf YouTube, ich weiß es nicht. Aber den fand ich noch ziemlich witzig. Und ja, genau. Können wir jetzt Fazit machen, mir ist warm. Wir haben auch gleich eine Stunde durch. Ja, eben. Ja. Wer mag anfangen? Super, alle drängen sich vor. Von mir kriegt die Ausstellung einen Querdaumen, weil ich wirklich verstimmt bin wegen des Titels. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir das, Querdaumen? Ja, wir haben hoch, runter und quer. Echt? Ja. Ah, okay, ja dann. Also zumindest sagen meine alten Blog-Einträge. Ach so, ja, okay, gut. Ja. Deswegen, ich finde, die Ausstellung hat eine Menge Sachen, über die man nachdenken kann. Das ist dann allerdings bei 30 Grad auch sehr anstrengend. Aber es ist schön kühl. Ja, das stimmt, es war einigermaßen kühl. Ich fand, wie gesagt, einige Sachen, die ich wirklich sehr schön fand, sehr spannend fand, über die ich mich amüsiert habe, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Also alles das, was Kunst von mir will. Andere waren halt, wie gesagt, mir egal. Also an einigen Sachen bin ich auch wirklich echt einfach nur vorbeigelaufen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und wie gesagt, ich halte den Titel für völligen Kappes. Ja, würde ich mich eigentlich anschließen. Also ein klassischer Querdaumen für mich auch. Darf ich sowas haben, Querdaumen? Ja. Kann man es auch mal nutzen? Nee, ja, also ja, also die Ausstellung hat sich, oder fangen wir mal mit dem Positiven an. Es gab durchaus ein paar Werke, die ich richtig gut fand. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ich fand es eigentlich auch, ich glaube, es kam vielleicht an einer oder anderen Stelle, waren wir vielleicht auch einen Tacken zu kritisch. Ich fand zum Beispiel der Aufbau, wie sie das Ganze kuratiert haben, fand ich schön gemacht. Okay. Ja, aber auf der anderen Seite dann, ich sehe es auch so, das war ein weites Feld einfach. Man hat sich verzettelt vom Inhalt her. Und am Ende bin ich so ein bisschen rausgegangen. Ja, weiß auch nicht. Hat es mich weitergebracht? Wahrscheinlich nicht. Bin ich schlauer geworden? Wahrscheinlich auch nicht. Hat es mich zum Nachdenken gebracht? Ja. Ja. Und das ist eigentlich so, das genau. Kann man mehr verlangen. Ja? Ja, also genau. Insofern gehört er. Also, treffe ja grundsätzlich hier wahrscheinlich selten auf eine Ausstellung, wo ich sage, irgendwie nicht reingehen oder so. Und in dem Fall, also ich würd tatsächlich einen Daumen rauf geben, weil ich doch an sehr vielen Dingen einfach jetzt nicht, weil ich doch an sehr vielen Dingen hängen geblieben bin, über die ich nachgedacht habe und sehr viele Kunstwerke. Ich bin ja, also für die treuen Hörer, die merken, ich wisst ja, ich bin ja eher so der Kopfkunsttyp und da bin ich dann doch an... doch an sehr vielen Dingen einfach hängen geblieben und an der Relevanz. Während wir uns ja einfach nur so schöne Bilder angucken. Wir lassen uns so berieseln. Ja, genau. und also deswegen hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Und ich würde auch empfehlen, eben ich würde es insofern empfehlen, dass sich jeder selber davon ein Bild machen soll, ob er eben in dieser Fülle seinen eigenen roten Faden oder findet oder seine eigenen Punkte, an dem für ihn ein Nachdenken stattfindet und wo er sich dann irgendwas reinbeißt, worüber er vorher noch nicht nachgedacht hat oder so. Also andererseits ist es natürlich so, und da stimme ich euren Kritikpunkten natürlich überein, bei so einem enormen Sammelsurium muss man natürlich zwangsläufig auf irgendwas treffen, woran man hängen bleibt, weil da ist doch, glaube ich, irgendwie für jeden irgendwas mit dabei, wo er irgendwie hängen bleibt oder wo er sich dann drin verfuchst. Ich glaube, das ist die vernichtendste Kritik ever. Da ist für jeden was dabei. Nein, also Konsensausstellung ist das in keinem Fall. Nee. Sondern es ist jetzt nicht diese, Blockbuster, da rennen jetzt alle rein und wir brauchen viertelstündige Einlassslots, weil es sonst zu voll wird, Ausstellung. Aber es ist eben, wenn man sich da mal reinbegibt und sich von dieser Vielzahl der Exponate nicht abschrecken lässt, dann bleibt man an irgendwas hängen, was einen selber zum Nachdenken anregt. Und dann glaube ich schon, dass es einen weiterbringt, wenn man über etwas nachdenkt. Ja. Also ich habe für mich das Gefühl, ich war heute erst in der Ausstellung, ich habe für mich das Gefühl, ich habe es noch nicht komplett sacken lassen können und vielleicht, wenn ich es irgendwie hinten im anderen Teil vom Hirn noch ein paar Tage weiterdrehen lasse, kommen mir vielleicht noch weitere Dinge. Und das ist eigentlich, finde ich eigentlich ziemlich gut. Und deswegen gebe ich einen Daumen rauf. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir zur nächsten Ausstellung weitergehen und während ich jetzt eingieße, weiß nicht, könnt ihr die Zuhörer noch unterhalten? Wir könnten auch mal durchlüften. Oh Gott, nein. Ja, ich weiß nicht. Wir haben keine Pausenmusik. Wir haben einen Anfangsjingle, aber wir haben keine Pausenmusik. Außerdem ist es eigentlich dein Job, die nächste Ausstellung vorzubereiten. Ja, aber ich muss auch den Flasche jetzt und, okay, fine. Ja, okay. Gibt's noch einen Schluck? Ja, Wasser vielleicht? Ja. Ehrlich, ja. Das ist bestimmt super zum Zuhören, was wir hier gerade machen. So. Okay. Danke. Dritter Wein. Der sieht genauso aus. Scheurebe sieht anscheinend immer gleich aus. Ja, mein Gott, es tut uns leid, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Wir haben die Abläufe noch nicht wieder drin. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder besser. Der riecht ziemlich fruchtig. Der riecht aber ziemlich, ich finde, der riecht am besten von allen. Weil er irgendwie so kapriziöse Frucht ist. Ja, der ist ein bisschen. Wie so auf die Fresse Frucht. So ein bisschen fein ziseliert. Ja, genau. So, so interessant. Mit abgespreizten kleinen Finger. Oh ja, der riecht verteufelt gut. Oh, ich traue mich gar nicht zu trinken. Ja. Irgendeine Beere vielleicht? Egal. dann ist er aber sehr sauer. Und so ein bisschen Stachelbeer-Johannisbeer-Bonbon. Ja. Der ist sofort weg. Das ist echt wie so ein Vignobelle. Total flach. So eine Angebernase und dann kommt nichts mehr rum. Ich bin das Propagandawein, das ist doch scheiße. Super. Ja, gut. Interessanter Abend. Also riechen tut er echt ganz fein und dann im Mund ist er sofort weg. Total. Der bleibt überhaupt nicht. Buh. Das ist. Aber sauer, genau. Und dann zack, weg. Eben. Hä? Ja, also irgendwie, aber das mit, also ich glaube, weiße Johannisbeere und Stachelbeere, sowas in die Richtung, gehe ich mit. Ich finde, das ist echt alles Sauvignon Blanc, also bis auf der erste, das ist der Kuttelwein halt. Ja. Also es ist definitiv, ich habe es in Wikipedia nachgeschaut, Scheurebe ist nicht Sauvignon Blanc, das ist definitiv eine eigenständige Rebsorte. Ich finde Sauvignon Blanc auch mehr so klarer und ein bisschen spritziger und der ist jetzt einfach so, also ich bin jetzt vom dritten wirklich persönlich beleidigt, dass er so schnell weg ist. Alter, reiß dich mal zusammen. Wahnsinn. Aber so die eine Sekunde lang ist er doch ganz gut, ja, oder? Das ist ja nicht mal eine Sekunde. It was fun while it lasted. Aber die Nase ist wirklich toll. Wow. Ach, da habt ihr jetzt nichts von. Tut mir leid. Erzähl uns doch mal was über Thomas Struth. Also. Aber schon ein schöner, leichter Sommerwein eigentlich. Also wenn man es mal positiv umschreiben will. Auch dadurch, dass er nicht so lange da bleibt. ist doch genau das Richtige für die Temperaturen jetzt. Ich nehme nochmal Wein 1 dagegen hier. Ich gebe es mir jetzt richtig. Ich gehe jetzt erstmal auf 2. Ich glaube, wir müssen diesen ganzen Wein-Talk rausschneiden. Der ist so langweilig. Es ist jetzt schon ein bisschen warm hier. Oh, ja, das ist auch schon sehr warm. Ja. Aber ja. Jetzt erzähl uns doch mal was über Thomas Struth. Genau. Ja, genau. Der zweite ist jetzt gut. Ja. Der dritte kackt ab. Die zweite Ausstellung, in der wir waren, war, wie vorhin schon erwähnt, Thomas Struth, Figure Ground im Haus der Kunst. Thomas Struth ist ein deutscher Künstler, der sich hauptsächlich mit Fotografie beschäftigt, im Jahrgang 1954. Hat in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert, zuerst Malerei, bevor er sich dann ganz der Fotokunst verschrieben hat, in der Klasse Becher war, also die bekannten Bert und Hilda Becher, bekannt für ihre Industriefotografien oder Fotografien von Industriebauten und so weiter. Und das ist eine große Retrospektive von ihm, also auch im großen Ausstellungsbereich. Ich glaube, die größte überhaupt von ihm bisher, wenn das, ich das richtig erinnere. Das Haus ist der Kunst, mit Arbeiten von wirklich seinen Anfängen als junger Mensch, als Teenager, von 1970 bis heute. Mhm. Und sie besteht hauptsächlich also aus großformatigen Abzügen von seinen Fotografien. Und dann gibt es in der großen Mittelhalle noch einen mittleren Bereich, der sich Archiv nennt, wo er sein eigenes Archiv geöffnet hat und eben früher Arbeiten, Skizzen, also zu Bildern, zu Malerei, also noch Malerei gemacht hat, also geöffnet hat. Auch Sammlungen, also an der Sammlung von Postkarten zum Beispiel vom Kölner Dom fühlte mich so ein bisschen an den Atlas von Micromega von Gerhard Richter erinnert. Aber dann, es ging dann auch schnell darüber hinaus, also dann geht es auch zu Künstlerbüchern, die er gemacht hat, teilweise aber auch Musik, die ihn inspiriert hat, da hängen einfach dann Schallplatten oder CDs dazwischen, ja. Die ihn offensichtlich einfach irgendwie dazugehörten, also er hat ja das selber auch ausgewählt, was er aus seinem Archiv da darstellt, aber das ist so ein bisschen so ein quasi... Also die Arbeiten, die großformatigen, die wirklich auch seine ganze Karriere wirklich umspannen bis heute, also quasi unterfüttert sind durch eben persönliche Dinge, die seiner Arbeit also zugehörig sind. Genau. Es eignet sich sehr gut also zum Rundgang, also, wunderbar auch, glaube ich, aufgeteilt. Und ich würde bitten, jetzt einfach einen von euch irgendwie irgendwo anzufangen und Dinge, die euch gefallen haben, die euch aufgefallen sind. Ja, also vielleicht als Opener, was mich zunächst erstaunt hat, war, also ohne dem Werk jetzt vorweg oder den Werk kennen, vorweggreifen zu wollen, mich hat es fasziniert, dass mir Thomas Struth bisher total unbekannt war bisher. Ja. Also ein sehr, sehr, also vor allem Anbetracht des sehr, sehr umfassenden Werkes. Mhm. Also er hat klar hauptsächlich großformatige Fotografien, aber auch sich in anderen Bereichen hat er sich getummelt, irgendwie Videokunst und solche Dinge. Dass man eigentlich, und ich glaube, der Allerjüngste ist jetzt auch nicht mehr, dass ich mir jetzt eigentlich schon sehr verwundert habe, dass er bisher total unter meinem Radar durch ist. Mhm. Und gerade, also die Werke sind, also ich habe das total umgehauen, also ich fand es echt richtig, richtig gut. Ja, ich fand es auch ganz toll. Wir beiden lassen uns ja berieseln, bekanntermaßen. Genau, war super zum... Berieselungskund, kommt man super gucken, möchte man sich alles über das Sofa schön zum schnell wegsübeln. Musste man nicht drüber nachdenken, nein, Quatsch. Also das Schöne am Haus der Kunst ist ja, dass es eben so ein wunderbar klassisch aufgebautes Museum ist, wo man einmal außen rum gehen kann und man hat die große Mittelhalle und jeder Raum hat ein eigenes Thema und das Haus der Kunst drückt dann immer dieses schöne Heftchen in die Hand, wo alles nochmal aufgeschrieben ist, was für den Podcast immer ganz hervorragend ist. Also es fängt an mit dem Thema unbewusste Orte, da fand ich eher den Titel spannender als die Bilder selber. Da ging es einfach um Orte, die man sonst vermutlich nicht fotografieren würde, weil es sehr banale Straßenszenen waren. Die waren grafisch immer spannend. Ich fand es sehr lustig, dass kaum Menschen zu sehen waren. Ich habe immer versucht, die Stadt zu erkennen, was nicht immer funktioniert hat. Aber irgendwann blitzte da mal das World Trade Center durch. Wie gesagt, bei dem Raum bin ich so ein bisschen, ja gut, kann man mal als Reinkommer machen. Und dann kam Nature and Politics. Das fand ich dann sehr schön. Da wurde halt vor allen Dingen Bilder von Industrie gezeigt. Aber jetzt eben nicht so Hiller-Becher-mäßig mit den Wassertürmen, sondern er hat technische Geräte fotografiert in ihrem ganzen Chaos. Also man hat an den Bildern, an den Legenden immer gesehen, wo er fotografiert hat, aber hat, glaube ich, nie beschrieben, was das eigentlich für ein Ding ist, das er da zeigt. Und ich habe doch zum Teil schon. Zum Teil, ja. Also von den ganz kleinen Teilen, also in Anführungszeichen kleinteiligen Sachen, da glaube ich ja. Nicht. Wobei zum Teil, was das von Garchinger, das Tokamak? Oder? Ja, ja, das ist ein Tokamak, ist ein Fusionsreaktor draußen am... Nicht, dass mir das jetzt weiterhelfen würde. Ich weiß nicht, wie ein Fusionsreaktor aussieht und ich hätte es jetzt auch nicht identifizieren können anhand dieses Bildes. Ja, aber das fand ich halt spannend, weil es eben so eine Art, so ähnlich wuselig ist wie bei Gursky. Nur bei Gursky sieht es immer unfassbar aufgeräumt aus. Also selbst wenn Gursky einen zuballert mit Zeug in seinen Bildern, es sieht immer super clean aus. Also, und jetzt bei Struth war wirklich so lauter Kabelgewirr und Alufolie, die um irgendwas geknüttelt war und du konntest überhaupt nicht erkennen, worum es ging. Und es hat mich an abstrakte Kunst erinnert. Ich hatte ein Bild, wo ich echt dachte, das sieht aus wie Kandinsky. Also, und das fand ich ziemlich spannend, obwohl es mich sehr aggressiv gemacht hat. Ich wollte die ganze Zeit durchfeudeln und mal aufräumen und die Kabel ordnen. Also, wie ist mein Boden fegen? Das waren jetzt nicht mal so sehr auch so Industrie oder nur simple technische Geräte, das waren so einfach aus Forschungseinrichtungen. Es waren einfach wissenschaftliche Geräte. Ja, genau, also einmal hat man es gesehen, ganz klar ein Epitaxie, also für mich offensichtlich Epitaxie-Kammer. Also, was ist das? Da wächst man künstliche Materialien drin. Das ist also eine große Vakuumkammer und so weiter. Die schauen halt so aus und das, was du mit der Alufolie denkst, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht verguckt habe, ist ein Raster-Elektronenmikroskop wahrscheinlich. Da weiß ich jetzt mit dem Begriff was anzufangen. Ja, aber es ist und oft, also wenn man es mit Metall umhüllt, also es bedeutet oft, es ist also Alu bedeutet eben oft Auch daher der Aluhut, es schützt vor elektromagnetischer Strahlung. Tatsächlich ist es ein Schild. Ja. Wenn man das Gefühl hat, es gibt zu viele Interferenzen, mhm, und bevor du jetzt irgendwie aus teurem Geld noch irgendwie einfach irgendwie ein Blechschild oder sonst was biegen lässt oder sonst was, dann wickelst du es halt mal schnell rum und schaust, ob das das Rauschen wegmacht. Aber das fand ich halt so lustig, ja, an diesen Bildern, ja, dass es eben wirklich hochtechnische Geräte, offensichtlich hochtechnisierte Geräte sind, die ich, wie gesagt, nicht mehr identifizieren konnte. Ich hätte nicht sagen können, was für eine Funktion, mhm, die haben. Aber du siehst halt immer noch so menschliche Spuren daran, wie eben Alufolie, von der du weißt, da muss irgendjemand mal dann rumgeknetet haben. Ja, oder der Typ mit dem Label Maker. Genau, das ist das, ja. Es hängt irgendwo ein Etikett an der Ecke, das handschriftlich beschriftet ist, oder irgendwo hinten im Labor liegt eine Jacke irgendwo in der Ecke. Das fand ich halt so spannend. Also, ich, keine Ahnung, ich arbeite seit Jahren in so einem Umfeld und das ist halt dann so. Und dann beschriftest du es halt. Also, ja, für mich waren dann die ganzen Bilder eher so, Alter, oh, boring. Mann. Ja, nee, also für mich war das... Shit together. Also, jetzt räumt doch mal auf. Nein, also für mich war das so, also es war für mich halt nichts, also es war halt für mich nichts Neues. Also ich finde, er hat es gut eingefangen. Ja. Aber es fand ich jetzt halt nicht sonderlich spannend. Ich fand das super spannend. Was ich in dem Raum, gebe ich dir recht, ich habe es mir tatsächlich in einer zahlenmäßigen Reihenfolge angeschaut. Ich habe mir also erst Raum Nummer 1, ja, dann Raum Nummer 2, den Saal Nature and Politics. Und dann kam ja auch, im Saal 2 auch in der Mitte das Archiv. Genau. Und dann das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist bei Nature and Politics, das erste Bild war Aquarium Atlanta 2013. Da sah ich zum ersten Mal Menschen. Also vorher hast du irgendwie 20 Bilder gesehen und keinen einzigen Menschen. Ja, genau. Und die Menschen, die man da sah, waren eine Gruppe von offensichtlich Kindergarten- oder Schulkindern, die mit Betreuern eben in so einem Aquarium waren. Man sah halt hauptsächlich dieses große Aquarium. Und ich glaube, es war vielleicht sogar so ein Tunnel, so wie die Kinder da gesessen und geguckt haben. Aber trotzdem, als eigentlich eine Gruppe von Kindern ist, hatte das auch wieder eine enorme Ruhe. Mhm. Ja? Also sie schienen alle irgendwie sich auszuruhen oder zu starren. Es ist keine Bewegung. Und generell ist mir aufgefallen, abgesehen von ein paar frühen Bilderversuchen, offensichtlich aus Akademiezeiten, dass seine Bilder eigentlich immer sehr ruhig waren. Ja, also immer, ja, auch später, als wenn man dann dazu kommt, als er Menschen zeigt, es war immer eine gewisse Ruhe. Also er war offensichtlich keiner, der versucht hat, irgendwelche Schnappschüsse oder Momente einzufangen, sondern selbst als er Menschen eingefangen hat, dass er irgendwie mit eine ruhige Situation hat, also dass die Menschen auch in sich ruhen oder zur Ruhe kommen, mhm, bevor er sie einfängt. Das liegt aber an seiner Arbeitsweise. Also er arbeitet ja viel mit großformatigen Kameras, also mit den großen praktisch Plattenkameras, wo man eine riesige Apparatur hat, die auf ein Stativ stellen muss, das sauber einstellen, Belichtung messen, fokussieren. Da kann man eigentlich keine Schnappschüsse. Aber er hat ja seine Arbeitsweise bewusst gewählt. Also richtig, er sucht ja offensichtlich diese Ruhe in den Bildern, sonst würde er eben nicht mit die, genau, also, klar, nicht und, mit dieser Technologie arbeiten. Genau, und dazu kommt, meine ich auch noch, dass er immer mit einer relativ kleinen Blende operiert. Das heißt, er muss immer eine relativ lange Belichtungszeit wählen. Deshalb sieht man manchmal auch bei irgendwelchen Gruppenbildern, mhm, oder auch bei dem Bild mit den im Aquarium mit den Kindern drauf, da sind einige Kinder, die sehr sozusagen ruhig da sitzen, die sind dann auch scharf, aber das eine oder andere, mhm, bewegt sich halt doch und die sind dann entsprechend verschwommen, weil die Belichtungszeit lang gewählt wurde. Aber das hat mit seiner Arbeitsweise zu tun, meine ich. Ist lustig, ich hatte, als ich heute drin war in der Ausstellung, waren ein Pärchen, das relativ mein Tempo drauf hatte und die haben sich genau darüber unterhalten, das ist ja nicht mal scharf. Ich hatte auch dieses, ja gut, wenn das euer Punkt ist, wobei ich reg mich immer auf der Ausstellungstitel auf. Mein Gott, jeder hat so seine Pet Peeves, keine Ahnung. Das fand ich halt doof, dass es nicht alles ganz scharf war. Das ist Bewegungsunschärfe, keine sozusagen, Schärfe, die aufgrund einer schlechten Optik oder so herrührt, sondern das sind ja, wenn man das mal anguckt, gerade auch die, wenn wir jetzt mal noch an den Nature and Politics Bildern uns entlang hangeln, die etwas, also er hatte zum Teil die kleinteiligeren Aufnahmen, das was du als Gursky ähnlich, oder ich habe es jetzt hier in meinen Notizen halt als Gursky-haft sozusagen genau, beschrieben. Sieht überhaupt nicht wie Gursky aus. Nee, sieht überhaupt nicht wie Gursky aus, aber die Assoziation kommt ja, halt genau, irgendwie. Aber er hat ja auch in dem Zusammenhang irgendwelche großen Apparaturen. Irgendwie, ja. Ich glaube, eine Bohrinsel war da, glaube ich, dabei. Dann war ein Space Shuttle dabei. Das fand ich toll. Das war großartig. Oh. Ja. Aber das war so untersichtig, das Space Shuttle. Also du konntest diese Hitzekacheln sehen, die bei der Challenger-Katastrophe ganz schlechten Leumund gehabt haben. Aber das fand ich, war eine grandiose Perspektive. Das sah aus, als ob du irgendwie unter einem Walfisch stehst oder sowas. Genau, und da hat man auch gesehen, also da war wirklich von vorne bis hinten perspektivisch, war alles scharf. Also das war technisch, ist das schon sehr fein gemacht. Muss er ja auch bei den großformatigen Bildern. Also Mir ist aus dem Bereich ist mir noch Figure aufgefallen von 2012. Da lag, glaube ich, sogar eine Person auf irgendeinem OP-Tisch, vielleicht war es aber auch ein Dummy, ich weiß es nicht, also irgendwas Menschenähnliches unter einem blauen Tuch und halt eine Maschine oben drüber. Wenn ich irgendwie meine sämtlichen medizinischen Kenntnisse von Grey's Anatomy mal hochhole, dann sah es eben aus wie jemand, der im Gehirn operiert wird oder so ähnlich. Auf jeden Fall dieses Gerät, mit dem an dieser Figure da rum operiert wurde, war halt in Plastik eingehüllt. Und das war so schön drumrum drapiert. Ich habe mich wirklich an Faltenwürfe aus Renaissance-Bildern erinnert gefühlt. Das fand ich halt so spannend an Stroth, weil normalerweise stehst du halt für irgendwelchen abstrakten Bildern und versuchst irgendwas zu entdecken, was du natürlich nicht machen sollst. Du sollst ja nicht vor irgendeinem Kandinsky stehen und sagen, hey, sieht aus wie eine Rakete. Aber mir ist einfach selber aufgefallen, dass ich unwillkürlich genau andersrum gedacht habe. Ich habe halt hier auf Fotos geguckt, die einfach exakt irgendwas abbilden und habe die ganze Zeit Gemälde im Hinterkopf gehabt. Das fand ich einfach einen spannenden Effekt. Wie gesagt, ich glaube, das liegt eben auch an, also wie der Florian sagt, an seiner Arbeitsweise, aber eben auch an der Ruhe, die sie ausstrahlen. Mhm. Das ist einen dazu einlädt, eben diese tiefer zu betrachten und sagen, aus dieser Ruhe hinaus also Dinge zu erkennen zu wollen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, nochmal zu den unbewussten Orten zurückzukehren. Mir ist halt aufgefallen, auch die unterschiedliche Wirkung, wie er teilweise eben Farbfotografie, teilweise Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht hat. Mir ist da aufgefallen bei den unbewussten Orten, dass ich halt teilweise die Schwarz-Weiß, wo dann auch die Formen oder die Kontraste, also auf mich stärker wirken, dass mir die Straßenszenen irgendwie besser getaugt haben, als dann teilweise in den San Francisco und so ein bisschen mehr Farben, dass ich gerade da in dem Schwarz-Weißen irgendwie für mich mehr gefunden habe als in dem farbigen. Und lustigerweise in dem nächsten Raum dann, also in Raum Nummer 3, wo es New Pictures from Paradise, wo er Regenwälder, irgendwelche ursprünglichen einfach Natur abbildet, wo die eigentlich alle farbig sind bis auf eins, was so ein Waldweg ist in Schwarz-Weiß, den finde ich, der ist dann total abgefallen gegenüber der satten Natur und der satten Farbe der Natur in den anderen Bildern. Da fand ich zum Beispiel dann die Farbbilder einfach stärker, haben auf mich eine stärkere Wirkung erzielt. Das ist etwas, was mir bei der Betrachtung von diesen großformatigen Bildern einfach auch aufgefallen ist. Durch die Naturbilder bin ich relativ schnell durchgerannt, ehrlich gesagt. Die fand ich jetzt so, ja. Ich finde es halt spannend, Natur so erstarrt darzustellen. Auch da musste ich wieder an Bilder denken. Ich weiß nicht warum. Das war jetzt echt keine Absicht, aber da musste ich dann eben an die Impressionisten denken, die sich so Mühe gegeben haben, die flirrende Luft einzufangen oder Sonne, die auf dem Wasser glitzert oder eben bewegte Blätter oder Weiden oder sowas. Während er jetzt natürlich genau das Gegenteil macht. Er lässt die Natur quasi erstarren durch den fotografischen Blick. Das fand ich war ein spannender Kontrast, aber mir war es relativ wurscht. Also ich muss auch sagen, die Naturbilder, das waren so vielleicht das zweitschwächste eigentlich. Was war denn das Schwächste? die letzte Sektion. Das war das mit... Das Löwenzahnzimmer? Genau, das Löwenzahnzimmer. Ja, nee, das war auch nicht so. Muss man dazu sagen, das war eine Auftragsarbeit, die er für, ein Schweizer Hospital gemacht hat. Das waren für 37 neue Krankenzimmer. Hat er sich was überlegt, ein Konzept, und zwar er hat jeweils ein Bild aus der Umgebung da in der Schweiz, also irgendein Winterthur. Landschaftsbild, genau, Winterthur, irgendein Landschaftsbild aufgenommen, das war dann, glaube ich, das hing dann an der Wand im Rücken sozusagen zum im Bett liegenden Patienten, und dann in Sichtweite des Patienten, glaube ich, ein Bild einer Blume oder irgendwie eines Pflanzenteils oder so, was im Grunde genommen, ja, die wie hieß es im Text, die Zerbrechlichkeit, die Fragilität der, der Patienten. Und ich dachte, wenn ich mit, keine Ahnung, lebensbedrohlich im Spital liege, dann will ich da nicht auch noch drüber Fragilität nachdenken, genau. Ich fand allerdings, ich fand die Bilder in dem Raum auch ehrlich gesagt total belanglos, aber ich fand es einfach spannend, dass Kunst hier einen Zweck hat. Also nicht nur eben sich berieseln oder nachdenken oder halt Physikräume abbilden, die total langweilig sind, sondern dass, dass Kunst hier eben wirklich. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, dass es gut für die Patienten sein soll, aber ich habe vor kurzem erst was darüber gelesen, dass es halt Untersuchungen gab, dass Patienten sich wohler fühlen, wenn sie auf Natur gucken, anstatt dass sie auf Betonwände gucken, was jetzt echt so ein Erkenntnis ist, aber glaube ich schon. Dafür fand ich die Bilder dann allerdings auch viel zu schwach. Also ich weiß nicht, jetzt so eine große Blume im Detail oder eben so ein Sandweg durch Wald mit viel Himmel fand ich jetzt auch nicht so gut. Da hätte ich dann eher die New Paradise Bilder oder wie hießen die? New Paradise, genau. Da hätte ich ja näher die Regenwälder an die Wand gehängt. Also, aber wie gesagt, ich fand es interessant, einfach da musste ich halt dran denken, dass Kunst eben auch einen sinnvollen Zweck hat. Entschuldigung. Ja, aber offensichtlich hat er ja auch, wenn ich das richtig verstanden aus dem Text raus oder auch aus dem Archiv raus, so, da waren ja noch ein paar Texte dazu, dass er offensichtlich mehrfach dort war, einfach um auch glaube ich, mit Patienten zu sprechen oder die Bedürfnisse zu verstehen, wie sich also Patienten also fühlen oder sonst was. Und ich glaube, dass er dann sich, ich glaube, bewusst für eher, sagen wir mal, jetzt also unserer Sicht natürlich langweiligere Bilder entschlossen hat, weil das ist natürlich auch eine gewisse Ruhe und eine Vertrautheit. Also wenn du einen Waldweg siehst, den du selber mal langspaziert bist oder Blumen, an denen die du geguckt und gerochen hast, das, ich glaube, da ist tatsächlich das Vertraute wichtig und nicht das Unbekannte. Weil so ein Regenwald ist ja vielleicht was Unbekanntes, das wühlt vielleicht ja auf. Also, und ich glaube dann einfach was Vertrautes aus der Umgebung oder was eben das. Aber natürlich, künstlerisch gebe ich euch recht, einfach aber schwach, aber wie gesagt, aus dem Zweck raus kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man dann in so einem Krankenzimmer liegt, dass es dann also durchaus also die also theoretisch erwünschte oder im Text erwähnte Wirkung erzielen kann. Das kann ich mir also wirklich gut vorstellen. Ja, also ich glaube, dass die Idee ist sicher richtig, also die Idee finde ich gut, aber Inhalt, ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, gut, sie haben es halt also als größeres Projekt aus seinem Werk einfach mit ausgestellt, aber klar, also wenn du die anderen Fotos, aber die natürlich mit einem ganz klar anderen Ziel macht auch mit einbeziehst, klar, fällt es total ab. Vielleicht reden wir mal über Bilder, die nicht abfallen. Genau. Mein absoluter Favorit ist Audience. Ich weiß nicht, ob das noch wem so ging, da wo die alle von dem Michelangelo David standen. No. Also das fand ich doch, das fand ich allein auch deshalb, also gut, nicht deshalb, aber das war unter anderem fand ich es deshalb stark, weil mich dann ein, ich will jetzt versucht zu sagen Museumswärter, aber also so ein... diese Kunst, nicht diese Kunstvermittlerin. Genau, nicht die Spezialeinsatzkräfte, sondern die Normalsterblichen. Ja. Genau, da hat einer gesehen, dass ich offensichtlich da auch länger davor stand und mir Notizen gemacht habe. Und der hat sich offenbar auch schon ein paar Gedanken zugemacht und war auch ein bisschen versierter in dem, also statt nur rumstehen, mit dem habe ich mich unterhalten. Der meinte, das seien auch ganz spezielle Fotos auf UV-schützende Glas irgendwie aufgezogen. Das heißt, man kann das UV-Schutz-Plexiglas kann man immer von den Fotos trennen. Und hinten drauf, deshalb haben die es, glaube ich, auch so speziell aufgehängt. Man muss dazu sagen, es war ein relativ großer Raum, aber die haben die Bilder sehr, sehr, also erstmal sind es 3 Bilder, die haben sie aneinander gehängt. Und sehr, sehr, sogar 4. Ich glaube 4, ja. 4, okay, ja. Stimmt. Stimmt, 4. Ja. 4 Bilder haben sie aneinander gehängt und sehr, sehr schräg im Raum eigentlich angeordnet, sodass man auch dahinter laufen konnte. Und wenn man dahinter mal gelaufen ist, war da auch eine Pflegeanleitung. Ja. Also nur mit destilliertem Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch und keinen Kratzer rein, weil sonst ist es zerstört quasi das Werk. Und das fand ich schon sehr interessant. Ich fand das einfach, also mich hat das völlig geflasht. Ich bin da, glaube ich, 3-mal wieder zurückgegangen, dauernd quer durch die Mittelhalle, weil ich einfach nochmal hingucken wollte. Wie gesagt, das sind halt 4 großformatige Bilder. Ich würde mal sagen, mindestens so 2x3 Meter pro Bild. Eben einmal quer durch den ganzen Raum. Und das, was man sieht, sind Menschen, die sich die David-Statue von Michelangelo angucken. Und der Fotograf stand, glaube ich, auf Augenhöhe von den Leuten, die halt alle nach oben gucken, weil der Michelangelo steht ja auf dem Sockel. Und mir ist als erstes aufgefallen, dass keiner ein Handy dabei hat, dass keiner Selfies macht, bis ich dann nochmal aufgeguckt habe, von wann ist das Ding? Es ist von 2004, genau. Ich dachte, okay, deswegen. Heute dürfte das ganz anders aussehen. Ich habe dann mir mal den Spaß gemacht, auf Instagram einfach mal nach David, Michelangelo, Academia und so weiter zu gucken. Und da siehst du natürlich 1000 Aufnahmen vom David, so wie alle den David aufnehmen. Eben frontal, von vorne, fertig. Von weit hinten, dass du eben nicht so von unten nach oben guckst. Wirklich 80.000 Mal das gleiche Bild auf Instagram. Und er dreht quasi dann diesen Blick um und wir gucken jetzt eben die Leute an, die sich den David angucken. Und das, was ich an dem Bild so toll fand, war eben erstens das Format, weil es einfach wahnsinnig breit und gleichzeitig relativ schmal war. Also schmal in der Höhe. Schmal in der Höhe, stimmt das? Niedrig? Doch, nicht so hoch. Nicht so hoch, egal. Ja. Auf jeden Fall, mich hat, das ist jetzt eine ganz weit hergeholte Assoziation, aber mich hat es ehrlich gesagt an das Abendmahl erinnert. Von Leonardo. Vielleicht auch, weil ich eben Michelangelo, Leonardo, keine Ahnung. Aber ich fand die Blicke, also die Leute, wie die auf den David reagiert haben, das fand ich unglaublich spannend zu sehen, weil es gibt ja, glaube ich, auch auf Instagram diese Idee Artwatchers, also dass du Leute halt rücklings fotografierst, während sie Kunst angucken, wenn sie zufällig den gleichen Pulli tragen. Das hat er auch gemacht. So. Ja, aber da kommen wir später noch dazu. Das war eine andere Arbeit. Und hier guckst du die Leute halt von vorne an, wie sie sich Kunst angucken und ich fand diese Blicke einfach so unfassbar großartig. Also einfach von komplettem Desinteresse, von ich beschäftige mich mit dem Audioguide, ich unterhalte mich mit meinem Nebenmann, ich bin schon den ganzen Tag durch Florenz gelaufen, mir tun die Füße weh. Genau, aber das fand ich das Schöne dran, dass du sozusagen nicht irgendwie, das war nicht gestellt irgendwie oder so, oder vielleicht war es auch gestellt, aber ich glaube nicht, aber sondern du hattest tatsächlich das ganze Spektrum. Genau. Also du hattest von irgendwie, was macht denn der da? Ich gucke da mal in die Kamera. Genau, da war einer, der direkt in die Kamera geguckt hat. Das, was ich halt so unfassbar schön finde, und deswegen bin ich immer wieder zugegangen, da waren drei Personen, die sich offensichtlich unfassbar gefreut haben, endlich den David von Michelangelo zu sehen. Da war irgendwie zwei ältere Damen und ein junger Mann, der so wirklich fast im Bild Mitte stand und so dermaßen. Ja, das war das ganze Panel ganz recht, der war, wie gesagt, genau, also völlig, also fast schon erleuchtet, so ja, genau. Die Augen aufgerissen, ergriffen. Da war, glaube ich, auch, ergriffen fand ich es nicht. Ich fand es wirklich Glück. Das war wirklich pures Glück. So, ich bin jetzt endlich hier, ich bin endlich in Florenz und ich gucke mir endlich den verdammten David an. Da warte ich seit 15 Jahren drauf. So sah der aus. Ja. Und das, deswegen hat es mich auch an so Abendmahl erinnert, weil wirklich fast alle Gesichtsausdrücke waren eben auch so, eben von Desinteresse oder, oh Gott, ich bin Judas und verrate gerade Jesus. Wie gesagt, es ist eine Assoziation, die sehr weit hergeholt ist, aber ich hatte wirklich dieses Gefühl, Kunst zu erleben, kann eben auch einfach wirklich eine religiöse Erfahrung sein. Und gerade diese drei strahlenden Menschen, die haben mich persönlich so glücklich gemacht. Also jemand dabei zuzusehen, wie er glücklich ist, das fand ich unfassbar schön. Und also um dann jetzt mal einfach auch einen Instagram-Diss loszulassen, also ich meine, er hat das Artwatchers treu 25 Jahre gemacht, bevor es irgendjemand auf Instagram neu erfunden hat, weil es total toll ist. Ja, also dann, um da vorzugreifen, das war auch einer meiner also definitiv liebsten Gruppen von Werken, die Museum Photographs, wo er angefangen hat, also teilweise einfach Werke zu fotografieren in ihrer Hängungssituation, teilweise eben den Betrachter halb mit ins Bild genommen. Also da gab es zum Beispiel das Selbstporträt von Dürer in der Alten Pinakothek aus dem Jahr 2000. Das fand ich so skurril, im Haus der Kunst zu stehen und ein Bild aus der Alten Pinakothek zu sehen. Genau, und da war so quasi so ein Ärmel vom Typen, der aus sich betrachtet im Bild. Dann floss der Medusa. Das war das eher selber? Ja, das war sozusagen ein doppeltes Selbstporträt. So. Ah, okay. Das war einmal also Dürer, das war einmal Dürers Selbstporträt und das andere einmal sein eigenes. Okay, das hatte ich nicht begriffen. Das hatte ich nicht begriffen, ja. Also ja, aber das ist halt eben, oder dann eben auch eben das Floß der Medusa aus dem Louvre, das hat er aber dann schon, glaube ich, 1989 fotografiert. Ja, einfach. Es sah so links im Bild, so halb so, sah so ein bisschen nach einer japanischen oder zumindest asiatischen Reisegruppe aus, die so, wo so eine Führung, die entweder gerade von dem Bild weggeht, die letzten, die noch irgendwie gucken, oder gerade hinkommt. Und ja, das ist, also wie gesagt, es ist ja ein monumentales Werk, also es ist riesig, aber einfach, also eingefangen, und ich fand eben auch immer diese Ruhe. Und wie gesagt, also es ist schön, dass Leute jetzt das anders im Handy und machen können und nehmen zufällig dasselbe Outfit wie der Typ am nächsten Artwatchers, ist ja so, aber ich fand es halt einfach, ich wusste nicht, dass jemand bewusst, also so ein Fotograf, bewusst das schon eben Ende der 80er solche Sachen oder solche Betrachtungen angestellt hat. Das fand ich also richtig klasse. Ich fand es spannend, dass man die Formate von den Bildern zum ersten Mal richtig mitgekriegt hat. Also zum Beispiel das von Caillebotte, das mag ich total gerne, oder Caillebotte, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, diese Straße in Paris bei Regen. Das Bild hieß, glaube ich, Chicago Art. Ja, ja, ja. Mhm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so großformatig ist. Und gerade das Bild fand ich spannend, weil in dem Bild sieht man eben eine Straßenszene aus Paris und lauter bürgerlich gekleidete Menschen, die mit Regenschirmen eben durch die Straße gehen. Also da ist eigentlich die Bewegung in dem Bild, was an der Wand hängt. Und davor stehen halt lauter Leute, die sich dieses Bild angucken. Und da ist dann wieder die Ruhe. Und ich fand das einfach so, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so meta-meta-mäßig. Es sah wirklich so aus, als ob das Gemälde die Leute anguckt. Also es war so ein ähnlicher Effekt wie eben bei dem David, wo ich Leute zugucke. Apropos Format, noch ein wichtiger Punkt. Ist euch aufgefallen, dass bis auf wenige Ausnahmen jedes Bild ein anderes Format hat? Also es ist kein also es gibt ganz, also das Audience, dieselbe Größe. Audience, genau, dieselbe Größe. Also Audience ist eine Ausnahme und ich glaube, die das Löwen-Dingsbumszimmer, wie heißt es, Löwenzahnzimmer, da waren die Blumen auch eine Ausnahme. Aber ansonsten hatte jedes Bild eine andere Größe und ein anderes Format. Das wäre mir echt nicht mal aufgefallen. Ich hatte irgendwie nur so abgespeichert, ja, Großformat. Muss ich fairerweise den Credit, muss ich auch an den Aufseher geben, das hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich wollte, weil du mir ist gerade, also als du das zum David gesagt hast, ist mir eingefallen, ich war ja vor 3 Wochen auf der Biennale in Venedig und da gab es auch eine Videoarbeit, glaube ich, von einer chinesischen Künstlerin, die ist auch David und das war so eine Art so Singsang, so Popsong, wo sie immer singt, und wo immer die Worte wiederholt hat, also wo immer erstmal so da, D, A und so, also ausbuchstabiert hat, wofür diese Buchstaben stehen könnten, aber es kam immer wieder der Satz so, we see him, but do we really see him? Und dann hast du immer so Videobilder gesehen, von wie man den David irgendwie nur so aus 50 Metern betrachten kann, von irgendwie wegen den Menschenmassen oder we buy him, but do we really see him? Dann hast du irgendwelche solche quasi Souvenir-Davids gesehen, so die sich Leute kaufen und mitnehmen, aber die Frage war immer, betrachten die Leute ihn wirklich? Was natürlich jetzt für eine neuere Arbeit, also 10, sagen wir mal grob 10 Jahre, nachdem, wie du gesagt hast, ein Bild entstanden ist, wo die Leute einfach nur gucken, maximal vom Audioguide oder von ihrer Begleitung abgelenkt sind, aber nicht von irgendwelchen Handys oder Selfie oder also Selbstinszenierungssituationen, dass 10 Jahre danach eine künstlerische Arbeit irgendwie auf der Biennale in Venedig ist, die also in einem Video genau hinterfragt, so, sehen wir den überhaupt noch? Betrachten wir David überhaupt noch? Oder sehen wir immer nur die Reproduktion oder das, was wir irgendwie, gucken wir uns das Kunstwerk wirklich an? Also, und jetzt, als du das gesagt hast, also dieses Glück, was du in den Leuten, in den Gesichtern gesehen hast, hat mich plötzlich daran zurückerinnert, dass ich so eine Arbeit gesehen habe, die hinterfragt, ob die Leute oder ob die Großteil der heutigen Betrachter dieses Glück überhaupt noch haben. Dass ich wollen oder können. Ich fühle mich immer so alt und irgendwie meckermäßig, wenn ich sowas denke. Aber also als wir in Amsterdam waren, im Rijksmuseum, da stand eben eine Tante neben mir, die sich eben auch das Milchmädchen von Vermeer angeguckt hat, aber eben nicht, sie hat sich nicht angeguckt, sondern sie hat die ganze Zeit ihre Kamera vor der Nase gehabt. Sie hat gewartet, bis sie endlich so frontal vor dem Bild steht, dass sie auf den Aufsteller drucken konnte. Und als sie das Bild hatte, ist sie weggegangen. Sie hat dieses Bild, sie hat einen Meter vor dem Milchmädchen gestanden und hat es nie anders als durch ihren Scheißsucher gesehen. Und als ich in Wien war, im Kunsthistorischen Museum, da lief mit mir zusammen ein Asiate durch die Gegend, der wirklich jedes Bild fotografiert hat. Er hat sich vor jedes Bild gestellt, hat seine Kamera genommen, hat das Bild fotografiert und ist weitergegangen. Der hat sich nicht ein Bild vernünftig angeguckt. Und ich fühle mich dann immer so alt und so verzweifelt, weil ich immer denke, aber das ist doch der Witz, dass man ins Museum geht, damit man die Dinger im Original sieht und damit man da eben 20 Minuten stehen kann und mal die Größe sieht. What the fuck are you doing, people? Ja, aber deswegen, wie gesagt, deswegen musste ich immer an diese Videoarbeit denken, die genau das fragt. Also, what the fuck, what the fuck are you doing? Also, are you looking? Das ist der Punkt. Also, ich meine, das ist unsere Herangehensweise an Kunst. Wer sagt, dass das, vielleicht finde ich das okay, vielleicht geht der Mann jetzt nach Hause und fliegt nach, keine Ahnung, Singapur, Japan, Peking und dachte sich, guck mal hier, das ist Wien. Ich habe das ganze Museum fotografiert und kann das jetzt zeigen und finde das toll. Ich habe jetzt gerade einen Blog-Eintrag gelesen, den fand ich sehr großartig, von Andrea Diener. Die hat in ihrem Fotoblog einen Eintrag geschrieben, der hieß Wir Urlaubsknipser. Dass also alle genau die Bilder machen, die schon 5000 Leuten vorher gemacht haben. Dass jeder von uns den Eiffelturm fotografiert und jeder die Pyramiden und eben jeder den David. Auch deswegen fand ich es halt vorhin nochmal lustig, auf Instagram nach David zu suchen und eben zu sehen, alle knipsen den David aus der gleichen Perspektive, es sieht immer gleich aus. Und trotzdem fotografieren wir ihn nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Vielleicht ist es einfach eine andere Herangehensweise, sich Kunst zu erschließen, durch einen Sucher, durch ein Handy, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht, weil ich glaube an die Aura des Originals. Die Überwältigung, die mir, also wenn ich die Größe von so einem Kunstwerk sehe, die in mir stattfindet, und oder einfach auch dieses direkte nicht dem Kunstwerk auskommen können oder sich nicht davor schützen können, was es mit mir macht, das würde ich halt nicht missen wollen. Und war mal ganz ehrlich, also jetzt, also nochmal kurz abzuschreiben, als wir im Prado waren, wo einfach Fotografie nicht erlaubt war, dafür standen alle Bilder in hoher Auflösung zum Privatbereich, kostenlos, also die ganze Sammlung gibt es kostenlos zum Download, grandios. Und wer das mit nach Hause nehmen wollte, kann es einfach runterladen können. Aber im Museum, da stand dann eben keiner davor und hat nach dem perfekten Bild oder ich mit Roger van der Weyden, ich mit Las Meninas oder so gesucht. Und ich fand das sehr angenehm, weil einfach alle, wenn auch nur flüchtig, mit den eigenen Augen und wirklich betrachtet haben und selber hingeguckt haben, wer ist das, was ist das, okay, und wie gesagt, und wenn man es dann zu Hause herzeigen will, dann kann man es sich einfach runterladen und wirklich ordentlich und nicht mit dem eigenen blöden Handy oder sonst wie fotografiert darstellen können. Ich fand das, ich persönlich, das passt meiner Art der Auseinandersetzung sehr gut. Ich finde das und eben, warum ich auch vor Originalen stehen will oder warum ich eben auch, wie Florian gerade sagte, in Ausstellung gehen will, so, ich kenne den Typen nicht und dann eben rauskommen, so, wieso ist mir der Typ ist, der Künstler ist 60, über 60 Jahre alt, wieso ist mir der immer entgangen? Also dieses Entdecken, das findet halt tatsächlich eben nicht, das findet halt am besten trotzdem im Museum statt. Oder direkt vor der Kunst vielleicht, selber. Vielleicht hat mich Audius deshalb so glücklich gemacht, weil ich musste auch an den Prado denken, wo ich, als wir drin waren, und es standen eben überall Schilder rum, nicht fotografieren. Ich so, was, ich darf nicht fotografieren, ich darf nicht Instagram, das ist doch scheiße, weil ich habe mich selber auch schon dran gewöhnt, jeden Quatsch auf Instagram zu packen. Und nach 20 Minuten habe ich gemerkt, wie großartig das ist, dass man im Prado nicht fotografieren darf, weil eben keiner fotografiert. Du kannst halt vor jedes Bild gehen und keiner nervt und es ist einfach, eben, und du guckst halt einfach. Und genau dieses Glück, ein Original zu sehen, eben, Las Meninas, verdammt nochmal. Das ist so ein Glück, davor stehen zu dürfen und sich dieses einzigartige Bild angucken zu können. Und das habe ich halt alles in Audience wiedergefunden. Und deswegen, allein für Audience würde ich mir diese Ausstellung nochmal angucken. Das fand ich einfach unglaublich toll. Auch nochmal, was ich bei der Kunst, also was, das war zwar im Bereich der Porträts, aber was ich auch toll fand, war das Bild mit dem, was auch offensichtlich mehrfach auf Ausstellungspostern oder Katalogen von ihm war, die Restauratoren in Neapel, in San Lorenzo Maggiore. Das war aus einer Gruppe, wo er einfach Gruppen von Menschen fotografiert hat. Aber in dem Fall, also vier Restauratoren vor eben Arbeiten, eben Ölbildern auf Holz und so weiter, die alle an der Wand gelehnt haben, also in einer großen Halle, also an ihrem Arbeitsplatz quasi, und wie sie da standen und auch geschaut haben und sich innerhalb dieser, also auch diese Ruhe und dieses wir gehören hier hin, das ist unsere Arbeit, das ist unser Leben, das ist unsere Leidenschaft, da sind wir hier und das ist das. War so eine richtige Posse halt. Ja, aber auch die Perspektive. Das Bild war rechts die ganzen Bilder an der Wand, die so ein bisschen so schräg, dann die Menschen so mittig bis rechts und dann links eine leere, also eine schöne Bildaufteilung und eben diese Ruhe. Also die Leute standen einfach da, wo sie hingehören und da, wo die auch einfach gezeigt haben, durch ihre Art, da gehören wir hin. Und was mir ein bisschen irritiert hat, war, es war in der Sektion der Familienporträts. Und ja, das ist dann nur im weiteren Sinne eine Familie. Wobei die Porträts fand ich auch deswegen toll. Also wie gesagt, es gab ganz viele Familienporträts und soweit ich weiß, hat er den Leuten immer selbst überlassen, wie sie sich hinsetzen und stellen und was sie anziehen und so weiter. Eben während er seine langen Vorbereitungen getroffen hat, konnten die halt machen, was sie wollten. Was ich an den Porträts so schön fand, waren immer so Kleinigkeiten. Also irgendwie ein Ehepaar, das sich gegenüber am Tisch saß, was irgendwie recht statisch aussah und dann fällt dir der Ring am Finger von dem Mann auf, wo irgendwie so ein Siegelring oder sah fast aus wie eine Perle. Oder es war ein Bild von einer Frau mit vermutlich ihrer Tochter und die Tochter umarmt die Mutter so am Hals, aber sie fasst eben nicht den Hals an, sondern hält sich am Kragen fest, so hinten um den Hals rum. Das fand ich toll. Und dann in dem Zusammenhang sind mir eben auch die Restauratoren aufgefallen, wo eben die drei Kerle stehen einfach so im Raum und neben ihnen stehen diese riesigen Altarbilder, die irgendwie 4 Meter hoch sind. Und da ist eine Frau dabei und die lehnt sich an den Tisch. Also sie hat ihre Hand oder beide Hände auf dem Tisch drauf. Also so dieses zum Material hingewandt, zu meinem Werkstück, genau wie eben das Kind die Tochter anfasst. Also es sind einfach, es waren so winzige Details und in jedem Bild von ihm war irgendwas, wo ich dachte, Das ist so fantastisch. Ich bin völliger Fan geworden, das ist ganz schlimm. Also in den Porträts war ja auch ein, also offensichtlich dann wurde auch beauftragt, Queen Elizabeth und ihren Prinz Philip, genau. Duke of Edinburgh, im Windsor Castle abzulichten und wie sie einfach auf so einem Sofa, das im Raum steht. Das Sofa stand total schräg im Raum. Total, das sah wirklich so aus, als hätten sie es mal irgendwo kurz reingeschoben, die Queen hingesetzt und dann das Sofa. Ja, aber die hatten, es war so, es hat so eine gewisse Schlichtheit. Total. Aber es ist Schlichtheit, aber auch Würde. Also er hat, also das eben, also diese beiden, also die ja auch viel belagert und viel sind... Tausendmal fotografiert. Und ja, aber die beiden saßen so ruhig. Das, also hatte dieses, das ist ein Ehepaar. Aber eben Ehepaar mit einer gewissen Würde. Ja, auch die sich halt ergeben hat und fand ich irgendwie klasse. Also man sollte vielleicht auch noch erwähnen, eine Arbeitsgruppe haben wir jetzt völlig ausgelassen. Ja. Das ist einmal dieses Displaced Westjordanland, wo er viele Orte hatte. Ich wollte es nur erwähnt haben, eigentlich hauptsächlich. Das hat mich aber ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ja. Das fand ich ziemlich eindrücklich, weil das so irgendwie... Ja, red weiter. Ja, weil einfach irgendwie, das ist so die ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Aber eben auch mit dieser Ruhe, also wenn man weiß, wie unruhig und die Situation oder wie angespannt die Situation eigentlich in dieser Region ist, dass er dann trotzdem irgendwie da so eine, weiß ich nicht, also eins fand ich spannend, das war ein Bild von den Golanhöhen, das ist mir aufgefallen, das war auch ein zerstörtes Gebäude, so ein bisschen, also wo Dinge rausbrechen aus dem Beton oder so, und was mir da aufgefallen ist, also war ja diese Aufteilung und plötzlich ist mir ein Fußabdruck, also offensichtlich Staub oder Farbe oder sonst was aufgefallen, der vorne auf dem Boden war und dann sagen wir so Fußspuren, die hinter auch gingen in den Bereich. Also das war mir plötzlich aufgefallen. Also wie du auch sagst, plötzlich, also Details. Also obwohl er irgendwie diese Großformatik und eigentlich denkst du, ja, irgendwas Großes abbilden, aber offensichtlich war auch seine Absicht eben durch die, seine Technik, wie er fotografiert, eben, dass du solche Details, also auch entdecken kannst. Ja? Nein, ich fand halt irgendwie so die ganze, also es war irgendwie, ohne dass da jetzt groß irgendwie was zu sehen gewesen, also es waren halt Häuser und zum Teil Neubauten, zum Teil aber dann schon wieder verfallene Gebäudeteile, dann irgendwie die Mauern, die ganzen, das hat irgendwie so eine, auch so eine Tristheit, die dem Ganzen zugrunde lag, das hat so die ganze Schwere und Traurigkeit des Konflikts irgendwie auf mich niederprasseln lassen, irgendwie in dem Moment, und ich meine, ich fand den Titel spannend, This Place, also bei mir, ich habe das innerlich sofort als This Place. Also sie so, jetzt müssen wir uns schon wieder damit beschäftigen. So ist das bei mir irgendwie angekommen. Aber vielleicht ist das eine völlig falsche Interpretation. Ich fand es nur lustig, dass ihr gerade Fragilität oder so ähnlich gesagt habt, diese Verletzlichkeit dieser Region oder so ähnlich. Das Bild, was mir da am besten gefallen hat, war so eine Autobahnbrücke oder Highwaybrücke, wo ein Pfeiler schon so wegknickte. Das sah aus, als würde es jeden Moment einstürzen, aber wahrscheinlich steht es seit 20 Jahren so. Dann waren auch noch also zwei Videoarbeiten ausgestellt. Also das interessanterweise, das eine war, Moment, nur dass ich es richtig vorlese, nannte sich Read This Like Seeing It for the First Time, wo er mit zwei Kameras aus zwei Perspektiven eine so eine Meisterklasse, glaube ich, der klassischen Gitarre gezeigt hat. Das dauert, glaube ich, 5 Stunden oder so ähnlich. Ja, ich habe es mir auch nur, glaube ich, so 5 oder 10 Minuten angeschaut, um zu begreifen. Aber es war interessant, weil er immer so ein bisschen einerseits eben aus der Lehrerperspektive und andererseits eben aus der Schülerperspektive, also es waren halt zwei Bildschirme. Ja, gefilmt hat. Und wie die eben wirklich Stücke im Detail erarbeiten und so weiter. Ich war da relativ geflasht von. Also ich habe da, glaube ich, 20 Minuten drin gesessen und musste mich dann wirklich irgendwann so, jetzt geh mal weiter. Die hatten da, das muss man auch sagen, bequeme Sofas. Vielen Dank. Ich fand das so fisselig. Also ich habe wirklich 20 Minuten dem Lehrer zugehört, wie er versucht hat, seiner Schülerin beizubringen, dass sie diese zwei Akkorde, die er jetzt anspielt, pling, pling, anders spielt. Nämlich so, pling, pling. Und ich so, was? Und sie dann auch so, ja, ich höre das noch nicht so wirklich. Also doch, du spielst das, kling, kling. Und ich spiele das, kling, kling. Und ich so, Ich war gerade bei so einer Stelle, wo irgendwie, da ging auch so in die Richtung, aber da war dann irgendwie, das hat so angefangen mit Akkorden und ging dann in so eine Melodie über, aber dem lag so ein Rhythmus zugrunde, mhm. so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Dum, irgendwie, und sie hat es irgendwie dargeboten in einer Weise, die ihm missfallen hat, und er hat dann irgendwie dann ganz groß ausgeholt. Hat dann, ich glaube, so war es denn gedacht, aber er hat dann ganz groß ausgeholt und hat gemeint, nein, das ist irgendwie, guck dir das doch mal hier den Takt an und so weiter, und wenn du das ablehnst, dann kannst du ja ganz, dann löst sich alles auf, dann löst sich alles auf, das ganze Gefüge des Stücks und so. Ach du Scheiße. Ich fand aber auch, da war wieder diese Ruhe, die wir schon so oft angesprochen haben. Also auch die Kamerafahrten, er ist halt sehr lange auf den Leuten drauf geblieben, dann ist er wieder rausgegangen, hat die ganze Gruppe gezeigt, aber wirklich so in Zeitlupe. Mhm. Es war total hypnotisch. Ja. Aber es war eben gleichzeitig ganz fürchterlich langweilig. Ja, aber man konzentriert sich auch aufs Wesentliche. Und man plötzlich ist aber die Faszination da, eben mit diesem... Moment, ich höre den Unterschied nicht. Aber warum nicht? Ich habe ihn 20 Minuten lang nicht gehört. Ja, aber trotzdem eben irgendwie, ja, also auch mal den ganzen Prozess. Das ist einfach, das ist eben, das fällt nicht vom Himmel, das muss erarbeitet werden. Aber ich meine, wenn du dir Meisterklasse, es gibt ja auf YouTube, kannst du ja nach Meisterklassen googeln, von jedem Sänger, und keine Ahnung, ich habe mir mal irgendeine Sondheim-Masterclass angeguckt. Der kann erklären, was er will, und die Schüler können das umsetzen. Und bei dieser Klasse hatte ich jetzt das Gefühl, Alter, du redest einfach eben das Gefüge des ganzen Stückes, und trotzdem sagst du jetzt der Dame oder dem Herrn nicht wirklich, was er machen soll. Das fand ich also ein bisschen... Ich glaube, so böse fast. Nein, so böse fast. Es war ja auch alles, also ist trotz, wir haben es jetzt, glaube ich, ein bisschen unsachlich rübergebracht, aber es war geringfügig unsachlich rüber, aber es war schon sehr sachlich und ruhig. Und ja, natürlich. Auch, also, nein, er hat da jetzt nicht irgendwie, du blöde Schlampe, spiel die Scheiße richtig. Nee, also. Aber mich, da war ja auch vorm Eingang zu der Sektion, war ja auch so ein Timetable. Die zeigen das, glaube ich, wirklich ganz durch, oder? Die ganzen fünf Minuten. Wahnsinn. Ja. Genau, und war noch eine andere Videoarbeit, und damit haben wir, glaube ich, auch jede Sektion dann noch abgedeckt. Nannte sich das Berlin-Projekt, hat er mit einem befreundeten Medienkünstler zusammen gemacht, und die Idee war, einfach überall auf der Welt, also die beiden sind rum und haben auf verschiedenen Orten auf der Welt Straßenszenen von Straßennebenpassanten, Menschenmassen und Situationen einfach aufgenommen. Und die Idee war, glaube ich, ursprünglich in Berlin auf der öffentlichen Videowand zu zeigen, damit so, also quasi Passanten mit Passanten von woanders auf der Welt konfrontiert sind. War irgendwie nicht möglich, und so hatten sie jetzt quasi eine Vierkanalprojektion. An jeder Wand des Raumes ein Bildschirm, wo sie dann mit an-aus, diese Straßenszene im bestimmten Rhythmus, wo man sich dann immersiv dann drin befand und wo sich man eben um 360 Grad also drehen konnte und immer in irgendeiner anderen, also in 90 Grad Abständen, immer in irgendeiner anderen Straßenszene von wo auf der Welt drin war. Also ich fand, also dieses also Immersive, dieses irgendwie so drin sein, aber doch an keinem Ort sein, weil man von irgendwie verschiedenen Orten irgendwie umringt ist, fand ich irgendwie ganz spannend. Also es stand leider nirgendwo da, wie lang die Arbeit ist, deswegen habe ich mich da nur 5 Minuten eingesetzt, weil ich keine Wissen, wenn ich nicht weiß, ob die jetzt 5 oder 20 Minuten lang ist, dann setze ich mich jetzt da nicht irgendwie hin und versuche zu sehen, ob ich die jetzt ganz sehen kann. Aber ich fand das irgendwie, also das hatte auch interessanterweise, obwohl es eben mit eben die meiste Bewegung von seinen Arbeiten hatte, hat es auch eine gewisse Ruhe. Einfach dadurch, dass die Bewegung, dass die Bewegung so ineinander geht und nicht so, dass so scharf die Aufmerksamkeit zieht und man sich da so eintaucht, hat es auch wieder eine Ruhe gehabt für mich. Also das zieht sich bei ihm immer durch. Apropos zieht sich, sind wir nicht schon längst über der Zeit? Vermutlich, ja, aber wir kommen jetzt auch, auch langsam zum Schluss. Was wir nicht genau ergründet haben, glaube ich, keiner von uns wirklich, warum die Ausstellung Figure Ground heißt. Ja. Schon wieder ein Titel. Verdammt. Ja. Sofort ab. Ja. Ja. Aber in dem Fall würde ich einfach Anke auch bitten, also ihr Fazit. Okay, also wegen dieses Titels kriegt diese Ausstellung total den Daumen nach unten. Nein, Quatsch. Ich widerspreche mich jetzt sofort selber. Der Titel ist völlig egal. Die Ausstellung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, allein für Audience würde ich das Eintrittsgeld ausgeben. Daumen hoch. Ja, muss ich mich dem wieder anschließen. Ganz starke Ausstellung, starker Künstler. Sauber kuratiert, hingehen, Daumen hoch. Ich gebe auch einen Daumen hoch. Mir hat die Ausstellung auch wirklich gefallen. Am Anfang war ich mir nicht sicher, worauf lasse ich mir ein, aber eben auch durch diese Technik, durch die Großformatigkeit der Arbeit, also die Ruhe, die sie ausstrahlen, einfach dieses, also die Ruhe, die auch dann einem Betrachter eine gewisse Ruhe erzeugt, ja, in der Ausstellung, dass man dann eben nicht durchhetzt, sondern einfach hängen bleibt und sich erlaubt, da irgendwo hängen zu bleiben. Trotzdem, also ich habe die beiden Ausstellungen, muss ich mal sagen, heute wirklich direkt nacheinander geguckt. Ich war so insgesamt dann 5 Stunden unterwegs, aber ich habe trotzdem nie das Gefühl gehabt, so, ich breche jetzt ab, ich muss hier raus, sondern ich habe immer gesagt, nee, guck mal nochmal. Mir ging es bei Propaganda, da hatte ich echt, da war ich irgendwann bockig, da hatte ich wirklich immer keinen Bock mehr. So, dieses ist mir zu viel, ich gehe jetzt. Nein, aber wie gesagt, also sagen wir mal so, Thomas Struth, da war ich schon 3 Stunden unterwegs und dann habe ich trotzdem nochmal fast 2 Stunden geguckt. Das wollte ich sagen, also weil eben das in mir auch diese Ruhe erzeugt hat. Und dass ich da eben dann nicht irgendwie raushetzen wollte, weil mir alles zu viel war. Das wollte ich eben noch als zusätzliches Lob anbringen. Das Thema, also nachdem wir jetzt, bevor ich jetzt da abschließe, was ich erwähnen wollte, ist wichtig ist für die lieben Zuhörer, ist, dass beide Ausstellungen laufen noch lustigerweise bis zum selben Datum, jeweils zum 17. September. Können die besucht werden, macht euch euer eigenes Bild über die Propaganda, lasst euch von Thomas Struth zur Ruhe bringen, zur inneren Einkehr, und das kann man, wie gesagt, noch fast 3 Monate lang tun, einmal im Lehnbachhaus, im Kunstbau und einmal im Haus der Kunst. Wie gesagt, damit ein Fazit zu den ja, noch der Abschluss zu den Ausstellungen, die weiteren Daten und so weiter auch, gibt es dann im Blog und im Internet natürlich wieder zu lesen. Und jetzt kommen wir natürlich zum Alkohol. Höhepunkt. Ja, für Anke natürlich der Alkohol. Was? Ja. Weinbewertung. Wein 3 ist übrigens nicht mehr so schnell weg wie sonst. Vielleicht liegt es daran, dass sie inzwischen hier 35 Grad sind. Aber der bleibt jetzt länger. Okay, ich kann gnadenlos schon mal durchzählen. Bei mir sind die Weine auf der Reihenfolge 1, 2, 3. Ich mag diesen super süßen Kuschelwein total gerne. Dann finde ich den zweiten einfach ein bisschen kapriziös. Und der dritte, das nehme ich ihm übel, dass er am Anfang so schnell weg war. Ich glaube, der dritte war vielleicht am Anfang auch zu kalt. Er kann direkt aus, kann sein, dass er, wenn er ein bisschen angewärmt ist. Also er bleibt jetzt auf jeden Fall länger. Aha. Aber irgendwie... Interessant. Ja, okay. Sag du mal, Felix, weil es ist ein persönlicher Geschmack. Mir ist der Einser, er ist sehr gefällig und er will auch gefallen, aber mir ist er fast ein bisschen zu süß. Das ist er, ja. Ja, deswegen kommt der bei mir nicht auf die Eins. Okay, nachdem man den Eins getrunken hat, kann man die anderen sowieso nicht mehr trinken, weil die dann total sauer sind. Ich muss nochmal... Flo, mit was tust du dich schwer? Hast du diesen Favoriten oder auch nicht? Also, bei mir ist der Einser ganz klar an letzter Stelle eigentlich. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, zwischen 2 und 3. Die ähneln sich schon sehr. Ja, die sind schon sehr ähnlich. Also irgendwie, der Zweier ist für mich so ein bisschen gehaltvoller. Ja. Und bleibt länger im da hat man mehr von irgendwie. Ja. Der Dreier ist aber irgendwie fruchtiger. Der hat jetzt aber total flache Nase. Der Dreier ist halt schnell weg, aber der weiß auch zu gefallen irgendwie. Also kannst ja beide auf eins setzen. Also, aber Felix macht. Also ich setze tatsächlich einfach für einen persönlichen Geschmack her, mir ist der Einser für einen Nicht-Süßwein zu süß. Ich setze ihn auch auf die letzte Stelle. Mhm. Und ich würde sagen, einfach... wenn es jetzt um Sommerweine ginge, würde ich jetzt einen 3 in die 1 stellen. Ich sage aber knapp 2 vor 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ist nicht viel. Komm, jetzt mach du 3, 2, 1. Ja. Okay. Ja. Wir haben keinen Konsens. Ja, dann machen wir es mal so. Ja, dann lass das mal so. Aber dann lösen wir einfach auf. Wein Nummer 1. Wer hat den mitgebracht? Das müsste meiner sein, ehrlich gesagt. Ja. Weil... Ich muss gestehen, ich bin gar nicht sicher, ob ich die Regeln gebrochen habe, weil es ist keine reine Scheurebe, es ist ein Cuvée. Da ist noch Silvana und Rivana mit drin. Silvana und Rivana, die Popband aus der Tschechei. Ich muss gestehen, ich konnte an diesem Wein, ich war halt bei Garibaldi, bei meinem Lieblingsweinladen hier in München, die auch einen wunderbaren Online-Shop haben, garibaldi.de. Da habe ich eben auch gefragt, hallo, mein Name ist Anke und ich brauche eine Scheurebe. Und dann meinte er, da habe ich mehrere und ich habe hier noch ein Cuvée. Und dann hat er mir diesen Wein gezeigt und ich musste diesen Wein kaufen wegen des Etiketts. Wenn ich jemals einen Wein wegen des Etiketts gekauft habe, dann diesen, denn dieser Wein heißt Sissi und Franz. An diesem Wein konnte ich nicht vorbeigehen. Es ist, wie gesagt, es steht auch schon lieblich drauf. Also das Einzige, was noch auf dem Etikett draufsteht, ist lieblich und weiß. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Er ist, wie gesagt, super kuschelig. Der ist jetzt von 2015. Habe ich, wie gesagt, bei Garibaldi gekauft. Hat 8,60 Euro gekostet. Und er ist sehr lieblich. Und deine wichtigste Kennzahl, wie viel PS hat er? Oh Gott. 10%. Lächerliche 10%. Das alles sind, ja, das ganze unausgegorene Zucker. Ja, wir Sissi und Franz. Wisst ihr was? Wir bräuchten eigentlich noch so eine Zweitwertung, so eine B-Note. Das sind die PS. Etikett und PS. Ja, PS, genau. Also wie gesagt, ich mag solche Kuschelweine wirklich gerne. Ich habe natürlich gesehen, dass das mein Wein ist, aber ich mag den wirklich, wirklich gern. Wein Nummer 2. Genau, Wein Nummer 2 ist ein fränkischer Wein und zwar Weingut Schwane aus Volkach. Gut, was soll ich da dazu sagen? Ich bin in den Laden gegangen. Ich hatte keine Ahnung von der Rebe. Ich glaube, keiner von uns hat jemals eine Scheurebe gekauft. Genau, also ich bin einfach in den Laden gegangen, hab noch eine Scheurebe verlangt. Die hatten zwei richtige Weine da und einen alkoholfreien. Einen von den richtigen Weinen durfte ich probieren. Ich habe mich dann für einen anderen entschieden. Und das wurde jetzt der. Er hat 12%. Ja. Okay. Achso, vielleicht soll ich bei mir noch nachtragen. Meiner ist vom Weingut Hammel und kommt aus der Pfalz. Ja. Sorry. Welcher Jahrgang? So? 16. Okay. Und die Wein Nummer 3, wie ihr jetzt unschwer raten könnt, den habe ich mitgebracht. Der ist vom Weingut Georg Vogt. Steinmeer Scheurebe 2016 trocken, ist aus Rheinhessen, Badenheim, wo auch immer das ist. Also lustigerweise haben wir offensichtlich alle so unterschiedliche Regionen gefunden. Ja. Was hat einer gekostet? Der hat 8,95 gekostet. Und was den hat einer gekostet? 9. Ah, ja, okay. Cool. Und dann habe ich dann von Rindchens Weinkontor, die es auch im Netz gibt und offensichtlich in mehreren größeren Städten, und die haben auch 3 Ladengeschäfte in München. Ich war in Nymphenburg in der Nähe vom Schloss. Da habe ich den einfach direkt im Laden geholt, gibt es aber auch im Online-Shop. Ja. Da hatte ich mich eben schlau gemacht, welcher Weinhandel in München könnte denn eine Scheurebe haben. Ich muss da hatte ich den entdeckt. Auch googeln. Ja, und Rindchens Weinkontor 8,95 und offensichtlich für die heißen Tage ein sehr guter Sommerwein, wie wir festgestellt haben. Garibaldi hatte übrigens 3 Scheureben, aber wie gesagt, bei Sissi und Franz musste ich einfach zuschlagen, auch in verschiedenen Preisklassen. Das war, wie gesagt, jetzt der günstigste, ansonsten hatten sie, glaube ich, nur eine für 12 und eine für 16. Oh, nur so ist okay. Garibaldi. Ich hatte in anderen Läden auch mal geguckt, da waren ich hatte auch in 2 anderen Läden geguckt und da gab es dann zum Beispiel eben auch Scheureben für 4,50 € oder 6,50 € oder ja, so. Ja, bei Lidl habe ich auch eine für 3. Ja. Lidl hat auch eine Scheurebe. Aber es ist interessant. Also offensichtlich ist der Comeback-Wein 2017. Haben wir jetzt einen Putt oder wie? Ja, wie ja, wir haben jetzt. So ein bisschen. Also, ja, ist doch wunderbar. Gut, aber das passt doch wunderbar. Ja, genau. Ja? Wunderbar. Also, wir sind bei 2 Stunden. Wir waren lange nicht da, konnte euch ein Novum präsentieren. Wir haben keinen eindeutigen Sieger. Heute sind alle Gewinner. wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir können euch auch bald wieder beglücken mit einer Runde voller Kunst, Kultur und Reben, auch wenn es nicht unbedingt Scheureben sein müssen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Euer Teefarben.